Das Geheimnis des Cagliostro von Michael Schneider. Mit federndem Schritt durchmaß Francesco Valerio de Celada am 27. Dezember 1789 die marmornen Hallen des Palazzo di Santi Uffici in Rom. Die ihm entgegenkommenden Beamten und Geistlichen grüßten den neuen ersten Kardinalstaatssekretär und Minister der vatikanischen Regierung mit ehrerbietigen Mienen. Ach, wie lange hatte Celada auf diesen Tag seiner Erhöhung gewartet! Nicht, dass es ihm dabei um die Befriedigung sündhaften Ehrgeizes oder eitler Machtgelüste gegangen wäre, oh nein. Sein durch jahrelange Gewissensbefragung und strengste Beichtrituale geprüftes Herz war frei von solch niederen Beweggründen. Demut und Gottesfurcht, Gehorsam gegenüber den Geboten der Heiligen Kirche und Strenge gegenüber sich selbst – das waren die festen Prinzipien, auf denen er sein Leben gegründet hatte. Denn nur die wahrhaft Demütigen und Dienstfertigen erhöht der Herr. Gleichwohl konnte er ein Gefühl stolzer Genugtuung nicht unterdrücken, dass sich sein lange gehegter Lebenstraum nun endlich erfüllt hatte. Wer hätte das gedacht? Sein Vater jedenfalls nicht, der wenig für seine Ausbildung getan hatte. Zwar entstammte Celada einem alten kastilianischen Adelsgeschlecht, doch als er im Jahre 1720 in Valencia das Licht der Welt erblickte, war von dem alten Glanze und Reichtum der Familie nicht mehr viel übrig. Nur Celadas unermüdlicher Fleiß, seine eiserne Selbstzucht, seine hervorragenden Kenntnisse der alten und neuen Sprachen und nicht zuletzt sein diplomatisches Geschick eröffneten ihm, aufbauend auf einem ärmlichen Seminar der Benediktiner, den Weg in die höhere geistliche Laufbahn. Als Titularerzbischof von Petra hatte er mehrere Jahre in Palästina verbracht und als Sekretär der Kongregation für das Tridentinische Konzil die Wertschätzung seiner Heiligkeit Papst Clemens XIV. Gewonnen, der ihn schließlich zum Kardinal ernannte. Es war eine glückliche Fügung, dass beim nächsten Konsistorium Graf Giovanni Angelo Braschi, mit dem ihn eine alte Freundschaft verband, zum Generalschatzmeister der Apostolischen Kammer avancierte. Denn Braschi sollte der nächste Papst werden. Und so war denn Celada unter dem Pontifikat Pius VI. Als Konsultor des Heiligen Stuhls in den innersten Kreis der vatikanischen Machtzentrale vorgerückt. Als dann Kardinal Boncompagni, der erste Kardinalstaatssekretär, schwer erkrankte, war es nur natürlich, dass er dessen Nachfolger im Amte wurde. Dass die Wahl des Pontifex Maximus auf ihn fiel, war allerdings auch eine politische Entscheidung gewesen. Seit die Pariser Volksmassen die Bastille gestürmt hatten, herrschte in Frankreich die Anarchie. Die Revolution drohte nicht nur die Throne, sondern auch die Altäre umzustürzen. Sie schickte ihre Agenten bereits über die Grenzen in die europäischen Nachbarländer. Überall wurden, meist unter dem Schirme geheimer Freimaurergesellschaften, Komplotte gegen die Souveräne und geistlichen Oberhäupter geschmiedet, auch im römischen Kirchenstaat. Der Heilige Vater war über diese Entwicklung höchst beunruhigt. Und Celada wusste, was angesichts dieser historischen Herausforderung zu tun und was er seinem neuen Amte schuldig war. Er würde es mit einem Fanal beginnen lassen, dessen Widerhall in ganz Europa vernommen werden sollte. Im Hochgefühl seiner neuen Berufung betrat er den Konferenzraum, in dem das Kriegskabinett des Heiligen Vaters bereits versammelt war. Er blickte in die Runde der betagten Kardinäle und Magnifizenzen. Wie kommt es nur, dass so viele geistliche Würdenträger und Stellvertreter Petri ein solch methusalemisches Alter erreichen? Liegt es daran, dass das Auge Gottes auf ihnen ruht? oder vielleicht doch an der verjüngenden Wirkung des Zölibats, Heiliger Vater, das sie davon abhält, ihre Lebenssäfte, wenn überhaupt, dann nur beim gelegentlichen Besuch ihrer Mätressen zu verausgaben. Aus dringendem Anlass habe ich Sie zu dieser Sondersitzung einberufen. Nur eine Kautio steht heute auf der Tagesordnung, die Kautio Criminalis Cagliostro. Bekanntlich vermag der Teufel in vielerlei Gestalt unter vielerlei Verkleidungen aufzutreten. Seine verführerischste und gefährlichste Gestalt aber ist die des Heilkünstlers, Magus und Propheten. Unter dieser täuschenden Maskerade und dem usurpierten Titel eines Grafen von Geblüt hat Cagliostro sich in allen Ländern Europas eine ungeheure Zelebrität verschafft, mit seinen angeblichen Wunderheilungen und Prophetien, seinen gottlosen und abergläubischen Doktrinen Abertausende von Menschen in seinen Bann gezogen und vergiftet. Vor allem in Frankreich hat er mit Erfolg seine Netze gespannt und vermittels eines weit verzweigten freimaurerischen Logensystems nach dem ägyptischen Ritus zahllose Proselyten gemacht. Selbst höchste geistliche Würdenträger, unter ihnen der Kardinal Rouen aus Straßburg und der Erzbischof von Bourges, huldigen diesem falschen Messias. Eine Schande für die heilige Kirche und das Papsttum. Zelada hielt in seinem Vortrag inne, um den versammelten Magnifizenzen Gelegenheit zu geben, ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen. Dann fuhr er fort. Nachdem Cagliostro im Zuge der Halsbandaffäre, die ganz Europa erschütterte, aus Frankreich ausgewiesen und allenthalben als gefährlicher Betrüger und Ränkeschmied erkannt worden, irrte er mit seiner Gattin durch halb Europa von einem Land zum nächsten, denn keines wollte ihn mehr aufnehmen. Nur der Kirchenstaat war so gnädig, ihm freies Geleit nach Rom zu gewähren. Das Heilige Offizium hat ihn zunächst als Informant zu gewinnen versucht, da er als weitgereister Mann eine unschätzbare Erfahrungsquelle bezüglich der freimaurerischen Geheimgesellschaften Europas darstellt. Jedoch hat er sich der Zusammenarbeit verweigert. Stattdessen hat er in Rom eine geheime Loge nach dem ägyptischen Ritus gegründet und damit wissentlich gegen die Verdammungsbullen Papst Clemens VII. Und Benedikt XIV. Verstoßen. Wie weit die Verschwörung bereits gediehen ist, beweist die Liste der Mitglieder jener Loge, in die sich zwei Mitarbeiter des Heiligen Offiziums zum Scheine aufnehmen ließen. Ihnen gehören einige hochrangige Persönlichkeiten an. Unter ihnen der maltesische Komtur von Loras, der Marquis und die Marquise Vivaldi, der Herzog von San Demetrio und der Markgraf von Ansbach. Bei seiner letzten Logenversammlung im Haus des französischen Malers Bell hat Cagliostro, wie einer unserer Mitarbeiter protokollierte, zudem eine Prophezeiung ausgesprochen, die keinen Zweifel mehr an seinen wahren Gesinnungen aufkommen lässt. Pius VI., hat er ausgerufen, wird der letzte Papst sein und der Vatikanstaat aufgelöst werden. Ausrufe des Entsetzens flogen durch den Raum. Kardinal Palotta glitt vor Schreck der Rosenkranz aus der Hand. Kardinal Campanelli saß wie erstarrt, mit glasigem Blick, als habe er soeben das offene Tor zur Hölle erschaut. Gouverneur Rinuccini murmelte grimmige Verwünschungen in seinen eisgrauen Bart und der Heilige Vater hielt seine gefalteten Hände gegen die zerfurchte Stirn gepresst, als bitte er um den Schutz des Allmächtigen. Bestürzte Mienen, wohin Zelada auch blickte. Auch wenn keiner im Raume es aussprach, mit Schrecken erinnerte man sich an den spektakulären Fall der Bauernmagd Renzi, welche die letzte Stunde des vormaligen Papstes Clemens XIV. Und die genauen Umstände seines Todes vorhergesagt hatte. Über die Prophezeiung, die das gotteslästerliche Mädchen auch unter der Folter wiederholte, hatte sich der Heilige Vater dermaßen aufgeregt, dass er schwer erkrankte und im Jahre darauf verschied. Aus zahlreichen Hinweisen und Zeugnissen, die seitens unserer ausländischen Diplomaten und Dienste eingegangen sind, hat das Heilige Offizium die Überzeugung gewonnen, dass dieser sogenannte Graf Cagliostro in Wahrheit ein Emissär der französischen Revolution, der Kopf einer riesigen Armee geheimer Agenten, wenn nicht gar das Haupt jener berüchtigten Illuminatensekte ist, welche die vollständige Zerstörung der Monarchie und der katholischen Religion zum Ziel hat. Heiliger Vater, verehrte Magnifizenzen und Eminenzen, die französische Revolution droht, die bisherige Ordnung der Welt umzustürzen. Man weiß, was in der Nacht des 4. August 1789 zu Paris geschah. Die Privilegien des Adels und des Klerus wurden mit einem Federstrich abgeschafft, in der Folge die Kirchen und Klöster geplündert und angezündet. Die geplante Zivilkonstitution des Klerus sieht vor, alle Priester und geistlichen Würdenträger fortan dem Staate und nicht mehr ihrem geistlichen Oberhirten zu unterstellen. Dies ist die schlimmste Beleidigung für das Papsttum, der ärgste Angriff gegen die Heilige Kirche seit den Tagen Martin Luthers. Darum muss jeder Versuch, die französischen Revolutionsideen im römischen Kirchenstaat einzuführen, im Keime erstickt werden. Ich plädiere dafür, an dem Sendboten der Revolution in Gestalt des Grafen Cagliostro ein Exemplum zu statuieren, indem wir selbigen einem hochnotpeinlichen Inquisitionsprozess unterwerfen. In diesen Zeiten luziferischer Umwälzungen sind wir als Diener der Heiligen Kirche und des Stuhls Petri aufgerufen, unsere christliche Sendung und Wehrhaftigkeit zu beweisen. In gloriam coeli Dei. Der erste Kardinalstaatssekretär konnte mit sich zufrieden sein. Dank seiner Beredsamkeit und stringenten Beweisführung hatte er es erreicht, dass die Cautio Criminalis Cagliostro, die sein Vorgänger im Amte allzu lange hatte schleifen lassen, nun endlich zu einer Staatsangelegenheit von höchster Bedeutung geworden war. Das Kriegskabinett des Vatikans war sich einig. Pius VI. Erteilte dem römischen Stadtkommandanten den Befehl, das Ehepaar Cagliostro und ihren Sekretär, den Pater François Joseph, unverzüglich zu verhaften. Eine bessere Amtseinführung hätte sich Celada nicht wünschen können. Der Heilige Vater hatte ihn mit allen nötigen Vollmachten ausgestattet und die Heilige Kongregation der römischen und universalen Inquisition stand geschlossen hinter ihm. Nun konnte er einen exemplarischen Inquisitionsprozess führen, nicht gegen irgendeinen kleinen heretischen Dummkopf, sondern gegen den berüchtigsten Abenteurer, Magier, Ketzer und Illuminaten des Jahrhunderts. Dieser Prozess würde nicht nur eine heilsame und abschreckende Wirkung auf das gesamte europäische Freimaurer- und Illuminatenwesen haben, er würde auch, dessen war er gewiss, in die Annalen der Geschichte eingehen. Und damit, so flüsterte eine innere Stimme, die er jedoch nicht gehört haben wollte, auch er selbst, seine Magnifizenz, Francesco Valerio de Celada, erster Kardinalstaatssekretär. Es wird eine böse Überraschung für den Inquisiten sein, wenn er erst gewahr wird, wem er da auf dem Ketzerstuhle gegenüber sitzt. Denn schon einmal, es war etliche Jahre her, hatte Celada die Ehre mit Cagliostro gehabt, im Salon des Kardinal Rouen. Eine Dienstreise als päpstlicher Legationsrat hatte ihn damals im Jahr 1781 auch ins Elsass geführt. Während der Kutschfahrt von Basel nach Straßburg lauschte Celada mit halbem Ohr dem Gespräch einer mitreisenden vornehmen Dame und ihrer Gouvernante. Dabei fiel immer wieder der Name Cagliostro, von dem die beiden wie von einem höheren Wesen sprachen. Schließlich fragte er die Dame, wer denn dieser Cagliostro sei. »Wie, Monsignore, Sie wissen nicht, wer Cagliostro ist?« Die Dame sah ihn an, als lebe er hinter dem Mond. »Er ist ein Genius der Heilkunst, ein zweiter Paracelsus«, konstatierte sie. Und dann sprudelte sie los. Aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Frankreich kämen die Patienten angereist, um sich in die Hände dieses neuen Äskulap zu begeben, welcher derzeit in Straßburg weile, um sein menschenfreundliches Werk zu vollbringen. Zahllosen Kranken habe er die Gesundheit und das Leben wiedergegeben, mit Vorliebe solchen, welche von den Medici als unheilbar aufgegeben worden. Und dieser von Gott begnadete Heiler nehme kein Honorar. Er kuriere umsonst, bezahle den Mittellosen gar noch die Medikamente und spende aus vollen Händen. Nun wissen Sie, Eminenz, wer Cagliostro ist. Zweifellos ein Heiliger. Kaum in Straßburg angelangt, schallte Celada von allen Ecken und Enden das Lob des Grafen Cagliostro entgegen. Überall, in den Kanzleien, den geistlichen Seminaren, den Hotels, auf den Straßen und Marktplätzen sprach man von seinen überraschenden Heilungen, seiner Freigebigkeit und vom Zulauf des Publikums, der sich an manchen Tagen auf mehr als 500 Personen steigere. Auch sei der Graf ungeheuer reich und habe eine ausnehmend schöne Frau. Als Celada am nächsten Morgen in Begleitung eines Straßburger Prälaten über den Waffenplatz spazierte, sah er plötzlich eine elegante schwarze Kutsche vorfahren, deren Verschläge mit vergoldeten Emblemen und allerlei magischen und kabbalistischen Zeichen verziert waren. Eine große Schar von Bürgern jeglichen Alters begleitete sie, in der Hauptsache Menschen in ärmlicher Kleidung, mehrere humpelten auf Krücken. Der Kutsche entstieg ein kleiner, korpulenter Mann. An seinem grauen Rock und seinen Händen funkelten Diamanten. Den Kopf hielt er vornehm zurückgeworfen, so dass sein gewaltiges Kinn zur Geltung kam. In der einen Hand trug er einen schwarzen Arztkoffer, in der anderen einen Musketärhut mit weißen Federn garniert. Dieser Kopfschmuck musste laut polizeilicher Vorschrift von Theriakkrämern, Zahnreißern und ähnlichen Heilkünstlern getragen werden, die nicht durch den gelehrten Grad eines Doktors der Medizin approbiert waren. »Ist das etwa jener Cagliostro?« fragte Celada seinen Begleiter. Der Prälat nickte und seine Miene nahm sogleich einen ehrfürchtigen Ausdruck an. »Seine Kutsche hält vor den Häusern der vornehmen Patienten nicht länger als vor denen der Armen und Mittellosen«, raunte er Celada aufgeregt zu. »Der Meister«, fuhr der Prälat begeistert fort, »mache zwischen Reich und Arm keinen Unterschied. Behandle den gemeinen Mann mit derselben Akkuratesse wie den Vornehmen. Darum werde er vom Petit Peuple angebetet. Er sei außerdem ein großer Physiognomiker und offenbare allein aus dem Angesichte die Geheimnisse und Laster eines jeden.« Der Prälat hatte sich in Rage geredet. Seine Stimme überschlug sich fast ob der nicht enden wollenden Lobpreisungen auf Cagliostro. Im Hause der Madame Lamarche hat er auf eigene Kosten ein Maison de Santé eingerichtet. Sein Leben verbringt er unter den Kranken, vor allem den Armen, an die er seine Heilmittel kostenlos verteilt. Dazu noch Suppe, die er aus eigener Tasche bezahlt. Er selbst isst wenig, oft nur im Stehen. Er schläft wenig, oft nur im Sessel mit einem großen Kissen. Stets ist er bereit, den Unglücklichen zu Hilfe zu eilen, gleich zu welcher Tages- oder Nachtstunde. Viele seiner heilkräftigen Tinkturen, Salben und Elixiere stellt er selbst her. Fast die ganze Nacht brennt die Kerze hinter dem Fenster seines alchemistischen Laboratoriums in der alten Gasse am Weinmarkt. Er scheint unermesslich reich zu sein. Man munkelt, er verfüge über die Kunst des Goldmachens und das Geheimnis, aus kleinen Diamanten riesengroße zu machen. Mit einem Wort, er ist der gesuchteste Mann von Straßburg und ein Segen für diese Stadt. Und woher kommt er, dieser Graf? Der Prälat zuckte voller Bedauern mit den Schultern und erwiderte, Cagliostro mache sich ein Vergnügen daraus, die Neugierde des Publikums hierüber unbefriedigt zu lassen. Die einen sagten, er stamme aus Alexandria und sei der Großmeister des Grand Orient in Medina. Er selbst gebe an, bei den größten arabischen Meistern der Alchemie und der Arzneikunst in die Schule gegangen zu sein. Andere behaupteten, er sei der Sohn eines portugiesischen Juden, der in den brasilianischen Silberminen sein Vermögen gemacht und es diesem vererbt habe. Seine Neider und Gegner wiederum hielten ihn für einen Geheimagent der Jesuiten. Diese hätten ihn ausgeschickt, um das Publikum durch seine Mirakel und wunderbaren Heilungen zu blenden und es wieder an die Kette des Aberglaubens und des geistlichen Despotismus zu legen. Sicher sei nur, dass er ein Freimaurer und Eingeweihter der höchsten Grade ist, der über geheime Wissenschaft verfügt, wenn nicht gar einer der geheimen Oberen selbst. Celada schwirrte der Kopf. So viele Antworten auf eine so einfache Frage. Dieser Graf Cagliostro schien es wohl darauf angelegt zu haben, seine Person partout mit Geheimnis zu umgeben und seine Herkunft zu verschleiern. Aber warum? Was hatte er zu verbergen? Tags darauf stattete Celada Kardinal Rouen auf Schloss Zabern seinen Besuch ab. Die schöne Eminenz, wie der Fürstbischof wegen seiner vielen galanten Abenteuer im Volksmund genannt wurde, empfing ihn in bester Laune. Er führte den Legationsrat in sein Kabinett und wies auf eine Marmorbüste, die der berühmte Udon, Bildhauer und Hofmaler seiner Majestät des Königs, für ihn angefertigt hatte. Die Büste stellte den stolz zurückgeworfenen Kopf eines wildblickenden Mannes dar, mit breitem Schädel, viereckigem Gesicht, tiefliegenden himmelwärts gerichteten Augen und großem, eindrucksvollen Kinn. Auf dem Sockel aber stand in goldenen Lettern zu lesen: »Der göttliche Cagliostro«. Celada blickte Rouen missbilligend an. Doch dieser lächelte nachsichtig und meinte dann: Wenn Sie heute Abend mein Gast sein wollen, werden Sie Cagliostro und sein Genie kennenlernen. Er ist mein Freund, mein Meister, wenn Sie so wollen. Es war eine illustre Gesellschaft von etwa 15 Personen, die sich an diesem Abend die Ehre im festlich beleuchteten Schloss des Fürstbischofs gab. Gespeist wurde nach der hübschen Sitte, die der Kardinal bereits während seiner Gesandtschaft in Wien eingeführt hatte, an kleinen Tischen, damit es lustiger und lebhafter zuginge. Zeladas Tischnachbarin war die Baroness Oberkirch, eine gebildete und weltgewandte Dame aus dem elsässischen Adel, die eine alte Freundin des Fürstbischofs war. Nur der Meister, der geheimnisvolle Cagliostro, ließ auf sich warten. Indes war er hier, auch ohne anwesend zu sein, das Gesprächsthema Nummer 1. Gegen 9 Uhr, man war längst beim Souper, betrat ganz außer Atem Monsieur de la Borde, Steuerpächter des Elsass, den kleinen Bankettsaal, um dem Gastgeber mitzuteilen, Graf Cagliostro bitte seine Verspätung zu entschuldigen, doch seine ärztlichen Pflichten hätten für ihn nun einmal Vorrang vor dem Vergnügen, der Gast seiner Eminenz des Kardinals zu sein. Das Herz des Boten war so voll des eben Erlebten, dass es förmlich überfloss. Während sich die Gäste mit allen Zeichen der Labsal den Tafelfreuden hingaben, es gab Austernpastete, gebratene Rebhuhnflügel, Truthahn in feinster Burgundersoße und andere Köstlichkeiten, schilderte Monsieur de la Borde in bewegten Worten, was er soeben erlebt und gesehen. »Ich komme gerade von Maison de Santé. Stellen Sie sich einen riesigen Saal voll unglücklicher, meist hilfloser Geschöpfe vor, die mit emporgereckten Armen den Grafen um Mitleid anflehen. Er hört sich eine nach dem anderen an, merkt sich jedes Wort, verlässt kurz das Zimmer, kehrt aber sogleich wieder zurück mit einer Unmenge von Heilmitteln, die er an diese Geschlagenen verteilt, wobei er jedem wiederholt, was ihm dieser über seine Krankheit gesagt hat, und allen eine baldige Genesung zusichert, wenn sie sich genau an seine Verordnungen halten. Aber mit den Arzneien allein ist es nicht getan. Sie brauchen auch kräftigende Suppen. Doch nur wenige dieser Unglücklichen haben die Mittel dazu. Der mitfühlende Graf teilt den Inhalt seiner Börse unter die Armen auf. Sie scheint unerschöpflich. Es bereitet ihm mehr Freude zu geben, als zu nehmen, was sich an seinem Mitleid erweist. Die Unglücklichen werfen sich von Dankbarkeit durchdrungen ihm zu Füßen, umfassen seine Knie, nennen ihn ihren Retter, ihren Vater, ihren Gott. Das rührt den braven Mann, Tränen stürzen ihm aus den Augen. Er versucht, sie zu verbergen, vermag es aber nicht. Er weint, und die ganze Versammlung bricht in Tränen aus. Köstliche Tränen, eine Labsal fürs Herz, deren Zauber man sich leicht vorstellen kann, wenn man noch nie das Glück gehabt, ähnliche zu vergießen. Dieser bewegende Bericht verfehlte nicht seine Wirkung auf die Gäste. Trotz ihrer köstlich beschwerten Mägen schien eine feierliche Ergriffenheit alle Gemüter zu heben. Die Marquise de La Salle etwa erklärte bewegt, »Cagliostro lasse einen wieder an das Gute im Menschen glauben. Sein Beispiel erwecke überall die Tugend und den edlen Trieb der Wohltätigkeit. Sie habe sich gerade von ihrer alten Wintergarderobe getrennt und der Maison de Santé gespendet«, warf die Gräfin Salmanderscheid mit gezierter Bescheidenheit ein. Er habe soeben seinen Verwalter angewiesen, bemerkte wie beiläufig Marschall Contade, aus den Magazinen der Armee Pferdedecken, Kleider und Holzpantinen zu sammeln, zum Nutzen des neuen Volkskrankenhauses. »Ich konstatiere«, bemerkte Abbé Georgel mit feiner Ironie, »Cagliostro macht aus uns allen bessere Menschen.« Gegen 10 Uhr abends war es endlich soweit. Der Kammerdiener öffnete die Flügeltür und verkündete laut, »Seine Eminenz, der Graf Cagliostro und die Gräfin Serafina Cagliostro.« Unter dem Beifall der Gäste betrat das Paar den Bankettsaal. Kardinal Rohan erhob sich sogleich und eilte dem Meister entgegen. Er umarmte ihn und küsste sodann der kleinen Gräfin, wie er die Gattin des Meisters liebevoll nannte, die Hand. Zelada war erstaunt über diesen pompösen Empfang und die alle Etikette missachtende Selbstvergessenheit des Fürstbischofs. Hätte diese es doch verlangt, dass die kleine Gräfin ihm die Hand küsst, statt umgekehrt. Nun endlich hatte er Gelegenheit, den neuen Heiligen Straßburgs, der am schräg gegenüberliegenden Tisch neben der Marquise de La Salle Platz nahm, genauer zu betrachten. Auf den ersten Blick schien der kleine, große Mann mit dem stattlichen Embonpoint, dem kurzen Hals und dem olivfarbenen Teint für die Rolle des Signor Tulipan in der italienischen Komödie wie geschaffen. Sein rundes Gesicht mit der Stupsnase, den breiten Nasenlöchern und den wulstigen Lippen hatte etwas von einer heiteren Bulldogge. Seine Haartracht war neuartig für Frankreich. Das Haar war in mehrere kleine Zöpfe geflochten, die am Hinterkopf in einem Haarbeutel zusammenliefen. Er trug einen stahlgrauen Rock nach französischem Schnitt, der mit Goldtressen besetzt war. Eine scharlachrote Weste mit spanischer Stickerei, eine rote Hose, den Degen in den Rockschößen. An seiner Uhrkette und seinen Fingern funkelten Diamanten, die das Vermögen eines Königs gekostet haben mussten. Zelada wusste nicht, was er von dieser Aufmachung halten sollte, die eher an den Protz eines Parvenus denn an die stilvolle Garderobe eines Grafen von Geblüt gemahnte. Auch des Grafen Tischmanieren. Er redete, während er kaute, schmatzte wie ein Fuhrknecht und wischte sich statt mit der Serviette mit dem Handrücken über den Mund, waren nicht gerade eines Edelmannes würdig. Doch am meisten irritierte ihn der ständig changierende Ausdruck seiner dunkelschimmernden Augen, der kaum zu beschreiben war. Bald war sein Blick durchdringend, bald verschlossen, bald offen und warm, bald abweisend und kalt, wie eine Mischung aus Feuer und Eis. Jedenfalls schien er vor Selbstbewusstsein zu strotzen. Dieses Gesicht, diese Augen, der ganze Mensch war ihm nicht geheuer. Und doch fühlte er sich wider Willen von ihm beeindruckt. Im Gegensatz zu ihrem beleibten Gatten war die Gräfin Serafina eine zierliche und liebreizende Erscheinung. Sie war von mittlerer Größe, hatte eine ovale Gesichtsbildung und einen cremefarbenen Teint. Schön wölbten sich die dunklen Brauen über ihren himmelblauen Augen, die gleichwohl ein wenig verschattet waren und eine gewisse Melancholie verströmten. Ihre üppigen blonden Haare umrahmten ihr Gesicht wie ein Lockenfächer, der mit Schleifchen und winzigen Spiegelchen garniert war. Ihr Alter war schwer zu schätzen. Sie hatte den makellosen Teint und die vollen roten Lippen einer 20-Jährigen und wirkte doch wie eine Beauté im Stadium ihrer Reife. Nicht ohne Bosheit bemerkte die Baroness Oberkirch, die Gräfin Serafina Cagliostro sei in Wahrheit viel älter, als sie aussehe. Ihre scheinbare Jugendfrische verdanke sich nur den alchemistischen Verjüngungsmitteln ihres Gatten. Jedenfalls war ihre ganze Erscheinung wohlgeeignet, Begierden zu erwecken. Kaum war das Souper beendet, begab sich die Gesellschaft in den angrenzenden Salon. Cagliostro schien es gewohnt, Mittelpunkt der Gesellschaft und Magnet der Damen zu sein, welche bald wie gebannt an seinen Lippen hingen. Er sprach in einem seltsamen, halb italienischen, halb französischen Kauderwelsch, mischte gewaltig viele arabisch klingende Zitate darunter, fand es jedoch nicht der Mühe wert, sie zu übersetzen. Selbst in den Ohren Zeladas, der des Arabischen mächtig war, klangen diese Arabesken fremd und unverständlich. Der Meister redete ununterbrochen, sprang von einem Gegenstand zum anderen und handelte wohl 10 verschiedene Themen ab, jedoch nur, solange es ihm beliebte. Alle Augenblicke fragte er, ob man ihn verstanden habe, und alle verbeugten sich zustimmend. Wenn ihn ein Thema berührte, schien es ihn fortzureißen. Er steigerte sich mit Gesten hinein, erhob seine gewaltige Stimme, seine Augen begannen zu leuchten, sein Geist schien in höhere Sphären zu entschweben, als gliche er einem Inspirierten. Doch ebenso plötzlich, wie sein rauschhafter Redefluss anhob, brach er auch wieder ab, indem er sich unvermittelt der einen oder anderen Dame zuwandte und dieser galante und drollige Komplimente machte. »Ist es nicht verrückt«, wandte sich die Baroness Oberkirch an den päpstlichen Gesandten, »wie all die Leute hier den Magier anbeten? Schauen Sie nur, wie man ihn umzingelt und wie glücklich ein jeder ist, auf den nur der Blick des Meisters fällt.« Mit einer gewissen Erleichterung konstatierte Zelada, dass wenigstens eine Dame in dieser illustren Runde noch nicht vom Cagliostro-Fieber angesteckt war. Und sogleich wollte er wissen, was denn die Baroness in Wahrheit von diesem Grafen halte. »Ich weiß es ehrlich gesagt nicht«, antwortete diese etwas verlegen. »Es geht etwas Verwirrendes von ihm aus. Er fasziniert den Verstand und betäubt gleichsam die Denkfähigkeit. Doch scheint er mit außergewöhnlichen, ja übernatürlichen Kräften begabt. Ich war während jener Soiree zugegen, als er plötzlich in seiner Rede wie erstarrt innehielt, als habe er eine Vision und nach minutenlangem Schweigen mit Grabesstimme verkündete, »Maria Theresia ist tot.« 5 Tage später traf in Straßburg die Nachricht ein, dass die Kaiserin just an jenem Tag und in derselben Stunde verschieden war, da Cagliostro seine betrübliche Erscheinung gehabt. Zelada wurde es zunehmend unbehaglich. Nicht genug damit, dass dieser sonderbare Heilige allenthalben als Heilkünstler Triumphe feierte und als Wohltäter der Armen gerühmt wurde, er wusste dem Publiko auch noch als Hellseher zu imponieren. Ganz im Vertrauen, Eminenz, wandte sich ihm die Baroness Oberkirch mit bekümmerter Miene wieder zu, »ich fürchte um das Seelenheil des Fürstbischofs. Seit er mit dem Zauberer verkehrt, ist er von ihm wie behext.« Lautes Gelächter erschallte aus dem Kreis, der den Meister umgab. Er gab gerade einige Schnurren aus seiner ärztlichen Praxis zum Besten, wobei seine erstaunlich kleinen Hände mit den goldberingten Fingern so flink auf und ab tanzten wie die eines Puppenspielers. In Venedig war ein sehr kluger Mann und hatte nur die eine Narrheit, nämlich zu glauben, alle Schiffe, die im Hafen ankämen, gehörten ihm. Nun, ich habe ihn von diesem Wahne glücklich kuriert, aber dann geht doch der Kerl vor Gericht, um mich auf Schadensersatz zu verklagen. Zwar sei er jetzt von seiner Krankheit kuriert, erklärte dem Richter, aber dafür habe er auch all seine Schiffe verloren. Die kleine Gesellschaft wieherte vor Vergnügen und der Graf reckte die Brust wie ein applausgewohnter Salonlöwe. Auch Zelada musste schmunzeln. Dieser Wundermann hatte zudem noch Esprit. Mit erhobenen Brauen und tönendem Bass sprach der Graf dann von dunklen und hohen Dingen, von der heiligen Mystik, den 7 Engeln der Sphären, der transzendentalen Chemie, von Memphis und den Pyramiden, in deren unterirdischen Schatzkammern das geheime Wissen der ägyptischen Priester aufbewahrt sei. Er sprach von Hermes Trismegistos, dem Urvater der hermetischen Wissenschaften und Geheimlehren, welche von Meister zu Meister weitergegeben worden, und von den vergessenen Heilmethoden der alten Ägypter. Die besondere Empfänglichkeit der Seele im Zustand des Schlafwachens, Mescherami, haben die ägyptischen Priester, wie ihnen sicherlich bekannt ist, auch für ihre berühmten Orakel genutzt. Wobei ihnen junge Knaben und Mädchen, man nannte sie ihrer Unschuld wegen Waisen oder Tauben, als Medium gedient haben. Eine Methode der Divination, die heute nur noch wenigen erwählten, den Freimaurern der höchsten Grade und Großmeistern des ägyptischen Ritus bekannt ist. Hier brach der Redefluss des Meisters plötzlich ab. Zweifelnd und ein wenig schuldbewusst blickte er in die Runde, als habe er eigentlich schon zu viel von seinem erhabenen Wissen verraten. Aber natürlich war nun erst recht die Neugierde der kleinen Gesellschaft geweckt. Man bat, bettelte und bedrängte ihn, ob er nicht hier und jetzt einige Proben seiner Hellsichtigkeit geben könne. Er schüttelte den Kopf, er bedauere sehr, doch sei es ihm nicht erlaubt, den Profanen solche Geheimnisse mitzuteilen. Indes gaben die Gäste keine Ruhe. Man bat und bettelte weiter. Der Meister zierte sich noch eine Weile, bis er sich endlich erweichen ließ. »Ich werde mich nicht der ägyptischen Methode der Divination bedienen, Mesdames et Messieurs, denn dies darf ich nur vor Eingeweihten und Logenbrüdern. Doch werde ich mit dem folgenden Experiment demonstrieren, zu welch hohem Grade der Hellsichtigkeit der Clairvoyance der Mensch gelangen kann, wenn er sich vertrauensvoll seinen inneren Gesichten überlässt.« Forschend blickte Cagliostro daraufhin in die Runde und forderte schließlich den Marschall Contade, die Marquise de la Salle und die Baroness Oberkirch auf, ihm einen persönlichen Gegenstand auszuhängen. Oder was auch immer sie belieben. Anhand dieser Gegenstände, welche das unsichtbare Siegel der Persönlichkeit ihres jeweiligen Besitzers trügen, werde er, der große Cagliostro, in Kürze ein prägendes Bild oder Ereignis aus ihrem Leben in sich aufsteigen lassen. Eine gespannte Erwartung legte sich über die kleine Gesellschaft. Cagliostro dagegen hatte inzwischen Platz genommen und lehnte sich entspannt zurück. Indem er nun den funkelnden Diamanten an seiner Uhrkette fixierte, schien er sich selbst in eine Art Zustand des Schlafwachens zu versetzen. Dabei murmelte er unverständliche magische Formeln, die wohl der Herbeiführung seiner Hilfsgeister dienen sollten. Langsam hob der Meister dann den Kopf. Sein glasiger Blick und der verlangsamte Schlag seiner Lider schienen anzuzeigen, dass er sich nun in jener höheren geistigen Sphäre befand, in der er seine Hellgesichte empfing. All seine Bewegungen hatten von nun an etwas Verlangsamtes, Verzögertes und Schlafwandlerisches an sich. Der schon recht betagte Marschall Contade hatte ihm ein zierliches, in Gold gefasstes Medaillon überreicht. Cagliostro wog es in seiner Hand, betrachtete es eindringlich, drückte es sodann an die Stirn, um es in seinen Geist aufzunehmen. Endlich begann er stockend, mit einzelnen Worten und Halbsätzen, als wenn er das gesuchte Bild aus den dunklen Archiven der Vergangenheit erst mühsam hervorholen müsse. »Ich sehe einen Hügel, höre den Donner von Geschützen, überall Pulverdampf. Kaum kann ich die Uniformen erkennen. Sind es französische? Sind es preußische? Ein junger Reiter in Uniform. Ist es ein Offizier? Er jagt den Hügel hinauf. Jetzt stürzt er vom Pferd, rollt ein Stück abwärts, bleibt liegen. Er krümmt sich am Boden vor Schmerz, fasst sich an die Brust. Sie ist voll Blut. Er ruft um Hilfe, doch keiner hört ihn. Mit letzter Kraft öffnet er sein Hemd, zieht eine goldene Halskette hervor mit einem Medaillon. Er küsst das Bildnis seiner Verlobten, ruft ihren Namen, Madeleine. Dann verliert er die Besinnung. Mit wachsender Ergriffenheit war Marschall Contade der Offenbarung des Hellsehers gefolgt. Tränen rollten über sein runzliges Gesicht. Auch die Damen hatten ihre Sacktüchlein gezückt, so gerührt waren sie. »So war es«, sagte der Marschall, nachdem er seine Fassung wiedergewonnen. »In der Schlacht von Kunersdorf wurde ich verwundet. Und das Medaillon mit dem Bildnis meiner Madeleine war das Letzte, was ich sah, bevor ich die Besinnung verlor.« Eine Art ehrfürchtiger Scheu bemächtigte sich der kleinen Gesellschaft. Alles starrte gebannt auf den Hell- und Geisterseher, der reglos mit weit geöffneten Augen, als habe er die Grenzen von Raum und Zeit überschritten, in seinem Lehnstuhl saß. Obschon Zelada als Mann der Kirche eine tiefe Abneigung gegen solche okkulten Schaustellungen hatte, war er fasziniert. »Wie ist es nur möglich, eine solche Szene in allen Einzelheiten zu rekapitulieren?« Es ist, als sei der Hellseher damals selbst dabei gewesen. Cagliostro nahm den zweiten Gegenstand in die Hand, den ihm die Marquise de la Salle übergeben hatte. Es war eine kleine Haarspange. Er betrachtete sie lange und ließ sie ebenso auf sich wirken wie zuvor das Medaillon. Ich sehe... Dann hob er langsam an. Ein Zimmer. Mit Tapete. Eine geblümte Tapete. Eine leere Wiege. Vor einem warmen Kamin steht ein Stuhl. Eine Dame in weißem Nachthemd sitzt darin. Sie fiebert, schwitzt und presst aus Leibeskräften. Mit ihren Händen drückt sie große Salzbrocken zu Puder. Neben ihr kniet eine Hebamme. Sie drückt mit beiden Händen gegen den Bauch der werdenden Mutter. Doch das Kind will und will nicht heraus. Jetzt betritt ein schwarz gewandeter Herr das Zimmer. Ist es der Arzt? Ist es der Priester? Das Bild wird wieder dunkel, verschwimmt. Jetzt sehe ich ein kleines Mädchen. Freudig hüpft es seiner Mutter entgegen. Im Haar trägt es eine Spange aus Elfenbein. Sie heißt Elisa. Aus seinem Zustand des Schlafwachens erwachend, wandte sich Cagliostro an die Tochter der Marquise de La Salle. Es ist Ihre Haarspange, nicht wahr, Mademoiselle? Errötend gestand die junge Dame. Hingerissen stammelte ihre Mutter: Es ist unfassbar, die gelb geblümte Tapete, der Gebärstuhl vor dem Kamin, die Salzbröckchen in meinen Händen, die ich zerbröselte, um die Schmerzen zu lindern, alles ist genau so gewesen. Ich hatte wirklich eine sehr schwere Geburt und fürchtete schon, ich überlebe sie nicht. Man hatte bereits den Priester gerufen. Und warum gaben Sie mir die Haarspange Ihrer Tochter und nicht einen Ihrer persönlichen Gegenstände? Jetzt war es an der Mutter, zart zu erröten. Sie habe Monsieur le Comte prüfen, ihn auf die Probe stellen wollen, bekannte sie, doch er habe sie nunmehr für immer bekehrt. Verblüfft wandte Zelada sich an den Hellseher. Und Sie haben das Haus der Marquise und das Zimmer, in welchem Sie niederkamen, wirklich noch nie betreten? Sie ungläubiger Thomas! Er könne es gar nicht gesehen haben, sprang die Marquise sofort dem Grafen bei, denn sie sei im Haus ihrer Großtante niedergekommen und das stehe in Den Haag. Zelada gab sich geschlagen, und der Hellseher heftete seinen Blick auf die Baronesse Oberkirch. »Sie haben mir, Baroness, eine Nagelfeile gegeben, einen sehr gewöhnlichen Gegenstand, der kaum etwas über seine Eigentümerin aussagt. Sie trauen mir nicht? Wie Sie vielleicht gehört haben, besitze ich die Gabe, die verborgenen Leiden, Wünsche und Laster der Menschen aus ihren Gesichtszügen zu lesen. »Wäre ich aus Glas«, versetzte die Baroness Spitz, »möchte Ihnen dies wohl gelingen. Doch da ich aus Fleisch und soliden Knochen bin...« Der Meister erhob sich von seinem Stuhl und trat nahe an die Baroness heran. Er musterte sie lange mit unbewegter Miene. »Madame, schon als Kind ist Ihnen ein großes Unglück widerfahren. Sie verloren Ihre Mutter. Sie haben sie kaum gekannt und fühlten sich sehr verlassen. Sie sind die einzige Tochter Ihrer Familie. Sie selbst haben eine Tochter. Sie werden keine weiteren Kinder mehr bekommen.« Die Baroness wurde rot. Sei es vor Scham, sei es vor Zorn, sich in dieser illustren Gesellschaft derart bloßgestellt zu sehen. Hilfesuchend blickte sie sich um, dann erhob sie sich brüsk und strebte zur Tür. Sogleich ging Kardinal Rohan ihr nach. »So bleiben Sie doch, Baroness. Graf Cagliostro ist ein sehr gelehrter Mann, wir sollten ihn nicht als gewöhnliche Person behandeln. Ich versichere Ihnen, es ist weder Sünde noch unziemliches Verhalten. Bitte bleiben Sie, meine liebe Baroness. Sagen Sie uns, ob der Graf sich geirrt hat.« Die Baroness Oberkirch wandte sich um und sagte mit bitterer Miene: »Er hat sich nicht geirrt, zumindest was die Vergangenheit betrifft.« »Und ich irre mich genauso wenig, was die Zukunft betrifft.« Mit Entrüstung hatte Zelada diese Szene verfolgt. Woher auch immer dieser anmaßende Mensch seine verblüffende Hellsichtigkeit bezog, ob aus der Kabbala oder der schwarzen Magie, die Impertinenz, mit der er hier eine gebürtige Baroness bloßstellte, war unerträglich. Nicht minder empörte es ihn, dass keiner in dieser illustren Runde es wagte, den Magier in seine Schranken zu weisen. In den geistlichen Seminaren, erst recht im diplomatischen Dienste des Vatikans, hatte es Zelada jedoch gelernt, auch in den heikelsten Situationen kühlen Kopf zu bewahren und seinen Blick auf die Schwächen des jeweiligen Gegners zu heften, seien diese auch noch so verdeckt. Und die Achillesferse dieses Magus und Wundermannes, der angeblich mit allen geheimen Wissenschaften Arabiens vertraut war, hatte er nur zu gut erkannt. Nachdem die vom Gastgeber mühsam beschwichtigte Baroness Oberkirch wieder Platz genommen, wandte sich Zelada in höflichem Ton an Cagliostro. Er stellte ihm eine ganz nebensächliche Frage, in arabischer Sprache. Dieser stutzte, kniff die Augen zusammen und wandte sich rasch wieder dem neben ihm stehenden Kardinal Rouen zu. Offenbar hatte er nicht das Geringste verstanden. Zelada wiederholte seine Frage auf Arabisch, doch der Meister tat so, als habe er sie überhört. Noch einmal, diesmal mit unüberhörbarer Lautstärke, setzte Zelada nach, so dass alle Gäste aufmerksam wurden. Cagliostro sah ihn missmutig an. »Wir sind in Frankreich, Eminenz. Hier spricht man kein Arabisch.« »Gewiss, aber da Sie des Arabischen mächtig sind, verschlägt es doch nichts, wenn wir uns zur Abwechslung einmal dieser Sprache bedienen. Oder, Monsieur le Comte, verstehen Sie die arabische Sprache gar nicht, obwohl Sie sich doch den Anschein geben, mit ihr bestens vertraut zu sein?« »Was erlauben Sie sich, mein Herr? Ich habe in Medina und Mekka studiert.« »Umso verwunderlicher, dass Sie meine Frage weder verstehen, noch auf sie antworten können.« »Das mag wohl daran liegen, dass Sie einen arabischen Dialekt sprechen, der längst ausgestorben ist.« »Aber, Monsieur, ich war 5 Jahre lang Titularerzbischof von Petra in Palästina und ich spreche die gewöhnliche arabische Sprache, die noch heute dort ebenso wie in Medina und Mekka in Gebrauch ist.« Die übrigen Gäste verfolgten den Disput verwundert. Ihre fragenden Mienen wohl registrierend, wandte sich Cagliostro schließlich brüsk um und verließ wortlos den Salon. Wenig später ließ er, zum Erstaunen der Gäste und zum größten Bedauern des Gastgebers, seine Kutsche vorfahren. Als sich auch Zelada wenig später von Kardinal Rouen verabschiedete, fragte ihn dieser, ob er noch immer an Cagliostro zweifle. Welche Mirakel er auch immer vollbringt, Arabisch spricht er jedenfalls nicht. Und seiner ganzen Aufführung nach ist er gewiss kein Edelmann. Kardinal Rouen suchte den päpstlichen Gesandten zu beruhigen und entschuldigte das ungebührlich anmutende Verhalten des Grafen Cagliostro mit der Tatsache, dass dieser im Orient aufgewachsen und nicht nach europäischen Maßstäben zu beurteilen sei. Auch hätte er Arabien bereits vor langer Zeit bereist und sicherlich das eine oder andere Detail der Sprache vergessen. Dass seine Fähigkeiten jedoch an Außergewöhnlichkeit nicht zu überbieten seien, müsse doch wohl auch der Legationsrat eingestehen. Mit gutem Grund hat schon der heilige Petrus seine Landsleute vor Simon dem Magier gewarnt und ihn in den Bann getan. Der Kardinal lächelte nachsichtig und sagte, »Ich hoffe doch, die Zeiten, da die heilige Inquisition die Hexer und Magier verbrannte, sind endgültig vorbei. Sind denn nicht Magie, Theologie und Wissenschaft seit alters her verschwistert?« Denken Sie nur an Albertus Magnus, an Roger Francis Bacon, an Helmund, an Agrippa von Nettesheim und all die anderen großen Gelehrten. Alle haben die Magie, die Magia Naturalis, als Werkzeug der Erkenntnis benutzt. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, mon Prince. Heute gehen Magie und Wissenschaft getrennte Wege. Kommen Sie, antwortete der Kardinal leutselig. Ich werde Ihnen ein wichtiges Geheimnis entdecken. Sehen Sie das? Er streckte ihm seine weiße, feingliedrige Hand entgegen und zeigte ihm den schweren Ring mit einem außergewöhnlich großen Diamanten, den er am kleinen Finger trug. »Sehen Sie«, rief Rouen enthusiastisch, »er hat ihn hergestellt fast aus nichts. Ich war selbst dabei und habe den Schmelztiegel keinen Augenblick aus den Augen gelassen. Ist das nun Wissenschaft? Was meinen Sie? Niemand soll behaupten, dass er mir etwas vormacht.« »Der Juwelier hat den Brillanten auf 25.000 Pfund geschätzt. Sie müssen doch zumindest zugeben, dass einer, der solche Geschenke macht, ein merkwürdiger Betrüger wäre.« Zelada zeigte noch immer eine ungläubige Miene und so fügte Rouen hinzu, »Aber das ist doch nicht alles, er macht auch Gold. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie er aus Blei Goldbarren im Werte von 5.000 oder 6.000 Pfund hergestellt hat. Wenn es ihm beliebt, kann er mich zum reichsten Mann Europas machen.« Das sind keine Träume, das sind Beweise. Denken Sie dazu an all die wunderbaren Heilungen, die er vollbracht hat. Wie viele Almosen teilt er aus? Es übersteigt jede Vorstellung. Die Miene des Kardinals hatte einen verklärten Ausdruck angenommen. Zelada mochte sich die Gefahr gar nicht ausmalen, die aus dieser blinden Hingabe erwachsen konnte. Rouen war ja nicht nur Kardinal und Titularbischof des Bistums Straßburg, des reichsten in Frankreich. Als Provisor der Sorbonne und Großalmosenier von Frankreich stand er an der Spitze der Staatsverwaltung. Nicht auszudenken, wenn einer der mächtigsten und reichsten Kirchenfürsten Europas zur Beute des Magiers, zur Marionette dieses Großmeisters der ägyptischen Freimaurerei würde. Bevor er seine Dienstreise fortsetzte, beauftragte Zelada den in Straßburg ansässigen Pater Bernardo, der ihm als verlässlicher Diener der Heiligen Kirche bekannt war, ihm regelmäßig über Cagliostro Bericht zu erstatten. Auch instruierte er unverzüglich das Heilige Offizium in Rom. Schweigend und mit leerem Blick saß Cagliostro auf dem Ketzerstuhle, auf dem schon Giordano Bruno und Galileo Galilei gesessen hatten. Genau im Kegel des Lichtstrahls, der durch die obere Fensterluke fiel, damit den Inquisitoren und den Mitgliedern der Heiligen Kongregation auch ja kein verräterisches Spiel seiner Miene, kein verdächtiges Zucken der Mundwinkel, kein unwillkürlicher Hinweis auf Verstellung und Lüge entging. Denn dass der Inquisite ein geborener Mime war und mit allen Schlichen und Finden seines betrügerischen Berufes vertraut, davon zeugte seine gesamte schändliche Vita. Er hatte tiefe Ringe unter den Augen, seine schwarzen, an vielen Stellen bereits ergrauten Haare hingen in wirren Strähnen. Kein Gold, kein Diamant glitzerte mehr an seinen Händen. Er trug einen grauen, von Essensresten befleckten Rock, denselben, den er bei seiner Verhaftung getragen, und löchrige Strümpfe, die in einfachen Sandalen steckten, wie man sie von den Bettelmönchen kennt, denn seine glitzernden Schnallenschuhe hatte man ihm ausgezogen. Auch roch er nach übler Kerkerluft und fauligem Stroh. Hätte Zelada nicht gewusst, dass hier Cagliostro, einer der berühmtesten Männer Europas, vor ihm saß, er hätte geglaubt, einen verwahrlosten Räuber oder entlaufenen Mönch vor sich zu haben. Er begann das erste Verhör mit einer förmlichen Bosheit. Er sprach den Inquisiten auf Arabisch an. Dieser kniff wie damals im Salon des Kardinal Rohan die Augen zusammen, blickte ihn einen Moment verständnislos an. Dann verzog er sein Bulldoggengesicht zu einem trotzig abschätzigen Grinsen. Jetzt wusste er, wen er vor sich hatte. Wie man sieht, ist der Großkofta und Großmeister der ägyptischen Freimaurerei des Arabischen noch immer nicht mächtig. Beginnen wir mit den Personalien. Wie heißt er? Der Inquisite starrte ihn schweigend an. Nun, wir verstehen natürlich, dass ihm bei den verschiedenen Namen, die er zu verschiedenen Zeiten geführt, die Antwort nicht leicht fällt. Ich bin, der ich bin. Ich konstatiere, der Inquisite lästert Gott, den Allmächtigen, indem er sich mit dem Attribute Jehovas schmückt. Noch einmal. Wie heißt er mit seinem wirklichen Namen? Ich bin das Gestern. Ich bin das Heute. Ich bin das Morgen. Mein Name ist Geheimnis. Seine ägyptischen Orakelsprüche kann er sich sparen, zum dritten und letzten Mal. Wie heißt er und wo ist er geboren? Ich stamme aus keiner Epoche und von keinem Ort. Jenseits der Zeit und des Raumes lebt mein geistiges Wesen seine ewige Existenz. Irritiert sah der Protokollführer den Kardinalstaatssekretär an. Hatte der Inquisite den Verstand verloren? Oder wollte er sie alle zum Narren halten? Nun platzte Zelada der Kragen. Er solle sich ja nicht einbilden, herrschte er ihn an, er könne mit dem Heiligen Offizium dasselbe Spiel treiben wie im Zuge der Halsbandaffäre mit dem französischen Parlament. Wenn er sich aber der Kooperation mit ihren Eminenzen, den Inquisitoren, verweigere, dann werde man andere Seiten aufziehen. Schweigend, wie ein Ölgötze, saß Cagliostro da und hielt seinen bohrenden Blick auf Zelada gerichtet, als wolle er ihn verhexen. Dieser suchte, diesem sphinxhaften Blick standzuhalten, doch der Inquisite sah ihm nicht direkt in die Augen, fixierte vielmehr einen Punkt oberhalb seiner Augen, und dies war ungemein irritierend. Zelada fing unwillkürlich zu blinzeln an, fühlte eine plötzliche Mattigkeit. Doch dann riss er sich zusammen und griff nach der vor ihm liegenden Akte. Wenn er uns nicht sagen will, wie er mit richtigem Namen heißt und wo er geboren, dann werden wir es ihm sagen. Der angebliche Spross eines arabischen Sultans, der später unter dem erlauchten Titel Graf Alessandro di Cagliostro ganz Europa heimsuchte, dieses den Märchen von Tausend und einer Nacht entsprungene Fabelwesen, heißt mit bürgerlichem Namen Giuseppe Balsamo. Von Beruf Federzeichner, geboren am 2. Juni 1743 in Palermo, Sohn der Wäscherin Felicia Balsamo, geborene Bracconieri, und des Krämers Pedro Balsamo. Uns liegen vor die Abschrift seines Taufscheins, das vollständige Ahnenregister seiner Familie, die Anzeige und eidesstattliche Erklärung seines Onkels Antonio Braconieri, die Anzeigen und eidesstattlichen Erklärungen seiner Frau Lorenza Feliciani und seines Schwiegervaters Giuseppe Feliciani, sowie das Dossier der französischen Regierung, das die Enthüllungen des Courrier de l'Europe in allen Punkten bestätigt. Will er jetzt noch immer seine wahre Herkunft leugnen? Was liegt daran, wo ich geboren und woher ich komme? Wen kümmert mein Taufschein und meine Abstammung? Hat man Jesus oder seine Jünger jemals nach ihrem Taufschein gefragt? Was bedeuten schon Name, Titel und Stand eines Menschen? Man beurteile mich nach dem, was ich an Gutem für meine Mitmenschen gewirkt, gleich viel unter welchem Namen, Rang oder Titel. Ich verlange eine Audienz beim Heiligen Vater, dann wird sich rasch alles aufklären. Die Inquisitoren wechselten ratlose Blicke. War dieser Mensch, der die Stirn hatte, sich mit dem Erlöser zu vergleichen und eine Audienz beim Heiligen Vater zu verlangen, noch bei Sinnen? Giuseppe Balsamo, sein Hochmut kennt keine Grenzen. Doch verlass er sich drauf. Wir haben Mittel genug, ihn wieder die Demut des Christen und die Zerknirschung des reuigen Sünders zu lehren. Abführen! Und der Kerkermeister setze den Inquisiten auf halbe Ration und lege ihm das schwere Halseisen an. Die Glocken des St. Petersdoms läuteten gerade die 9. Nachtstunde ein. Beim Schein einer Öllampe saß Zelada an seinem Schreibtisch und sichtete die Akte Cagliostro. Eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten und Schriftstücken, die seine fleißigen Beamten in jahrelanger Arbeit zusammengetragen hatten. Je mehr sich der Kardinal in das Studium der Dokumente vertiefte, desto mehr nahm seine Verwunderung zu. Wie war es möglich gewesen, dass der kleine Betrüger aus Palermo sich in fast allen Ländern Europas bei hoch und niedrig, arm und reich einen solch ungeheuren Nimbus hatte verschaffen können? Wie ging es zu, dass ein Mann von solch krimineller Energie, der die 10 Gebote mit Füßen getreten, zum Idol seiner Epoche geworden und wie ein neuer Messias verehrt wurde? Was war das Geheimnis seiner geradezu unheimlichen Wirkung auf die Zeitgenossen? Der Blick des Kardinals fiel auf eine durch ein kleines Bronzeschloss bewehrte Mappe aus rotem Safianleder. Die Beamten der Inquisition hatten sie im Hause des französischen Malers Belle, wo Balsamo seine ägyptische Loge abzuhalten pflegte, in einem Geheimfach entdeckt und konfisziert. Die Mappe enthielt ein Manuskript mit dem Titel »Lach Satan! Bekenntnisse des Grafen Cagliostro, von eigener Hand im Kerker der Bastille verfasst.« Unter dem Titel war eine zum S gekrümmte Schlange aufgedruckt, die einen Apfel im Maul hält und deren Kopf und Schwanz von einem gefiederten Pfeil durchbohrt werden. Dies war, kein Zweifel, das magische Emblem Cagliostros und seines ägyptischen Ordens. Doch stammte dieses in französischer Sprache verfasste Manuskript tatsächlich von ihm selbst? Oder handelte es sich um eine jener romanhaften Fälschungen, die in der Hoffnung auf guten Absatz die Autorschaft des Großkofta vortäuschten? Wie ein Schriftvergleich mit Originalrezepten Cagliostros ergeben hatte, die man bei seiner Verhaftung sichergestellt, war dies jedenfalls nicht seine Handschrift. Es sei denn, der gelernte Federzeichner und Fälscher bediente sich auch verschiedener Handschriften, so wie er sich zu verschiedenen Zeiten verschiedener Namen bedient hatte. Natürlich konnte er seine Bekenntnisse auch jemandem diktiert haben. Andererseits dürfte ihm im Kerker der Bastille schwerlich ein Privatsekretär zur Verfügung gestanden haben. Doch wer auch immer der Urheber dieses mysteriösen Manuskriptes war, ein prozesstaugliches Dokument war es mitnichten, da es sich allem Anschein nach um einen Roman, das heißt um eine erfundene Geschichte handelte, deren Urheber nun einmal nicht eindeutig zu ermitteln war. Der geheimnisvolle Titel erregte gleichwohl die Neugier des Kardinals. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück, legte die Beine auf den Fußschemel und begann zu lesen. Das Leben wird entweder gelebt oder geschrieben, sagte einst ein kluger Mann, der seiner Freiheit beraubt und in die Bastille geworfen wurde. Da ich zwangsweise am Leben gehindert werde, bleibt mir nur das Schreiben. Ich, Graf Alessandro di Cagliostro, unter welchem Namen ich dem europäischen Publikum seit vielen Jahren bekannt bin, folge notgedrungen seinem Beispiel. Am 23. August dieses Jahres 1785 wurde ich im Zuge der Halsbandaffäre verhaftet und in die Bastille gebracht. Als Kur gegen die schwarzen Gedanken, die mich während der entsetzlichen Einsamkeit überfielen, zu der man mich verurteilt, habe ich begonnen, meine Bekenntnisse niederzuschreiben. Wenn die Zeit reif ist, sollen sie der Öffentlichkeit übergeben werden. Über mich kursieren so viele Legenden, dass ich selbst oft gar nicht mehr weiß, was an meiner Person real und was Legende ist. Schon als Knabe konnte ich kaum zwischen Wirklichkeit und Traum, Wahrheit und Fantasie unterscheiden. Das eine ging oft unmerklich in das andere über. Oft habe ich mir Geschichten ausgedacht, die ich meinen Kameraden in dem festen Glauben erzählte, ich hätte sie wirklich erlebt. Darum möchte ich auch für die Wahrheit meiner Bekenntnisse nicht die Hand ins Feuer legen. Übrigens bringen nach meiner Erfahrung die meisten Menschen der sogenannten Wahrheit oder Wirklichkeit nur ein sehr mäßiges Interesse entgegen. Dagegen sind sie sofort bereit, etwas für wahr zu halten, wenn es gut erfunden ist. Mir geht es nicht anders. Da ich mich selbst neu erfinden musste, um aus der Bedeutungslosigkeit herauszutreten, muss mein Leben wohl wahr gewesen sein, auch wenn es mir zuweilen wie ein unwahrscheinlicher Roman vorkommt, den ich nur gelesen oder geträumt habe. Es ist daher müßig zu fragen, wer war Cagliostro wirklich? Je nach dem Standpunkt und Blickwinkel des Betrachters wird immer ein anderer Cagliostro zum Vorschein kommen. Wenn mein Leben so quer zu allem verlief, was der christliche Tugendkatalog von einem Erdenbürger gemeinhin erwartet, so lag dies wohl schon an der verqueren Art meines ersten Auftritts. Denn ich zeigte der Welt, bevor ich am 2. Juni 1743 in Palermo ihr Licht erblickte, zuerst meinen Allerwertesten, was man in der Hebammensprache eine Steißgeburt nennt. Doch bevor es soweit war, schwebte meine Mutter zwischen Leben und Tod. Meine ungebührliche Querlage verursachte ihr nicht nur eine lange und schmerzvolle Niederkunft, sondern mittendrin auch einen Blutsturz. Der Stadtphysikus stellte meinen Erzeuger vor die Wahl, sich entweder für die Mutter oder für die Leibesfrucht zu entscheiden, denn beide zugleich könne er nicht retten. Der Vater entschied sich für das Leben seiner Frau und befahl seinen Sprössling dem Segen des Herrn. Und so wäre ich wohl niemals in Erscheinung getreten, wenn dem geschickten Medikus nicht das magische Kunststück gelungen wäre, mich im Mutterleib einmal um mich selbst zu drehen, mit einer Zange meinen Kopf zu fassen und mich abracadabra an einem Stück herauszubefördern. Vielleicht hat schon dieser vorgeburtliche Dreh, dieses erste inwendige Wendemanöver mir jenes Muster eingeprägt, das für meine spätere Lebensführung bestimmend werden sollte. Jene besondere Wendigkeit und geistige Beweglichkeit, vermöge derer ich mich aus den diversen Quer- und Schieflagen, in die ich im Laufe meines abenteuerlichen Lebens geriet, zumeist herauswinden konnte. Das Leben spielt seltsame Streiche. Wohl überlebte ich, wider Erwarten der Familie, meine Geburt, nicht jedoch mein Erzeuger. Man fand ihn wenige Wochen später alle Viere von sich gestreckt und voll des süßen Weines, friedlich entschlafen unter einem Olivenbaum nahe der Casa d'Amore, dem Freudenhaus, in dem er die letzte Ölung genossen. Da hatte er gerade sein 45. Jahr vollendet. Doch wäre er mir sowieso kein rechtes Vorbild gewesen, denn was mein Babbo zu viel des Trinkens und Hurens tat, das tat er zu wenig in Geschäften. Er hatte einen Krämerladen betrieben, da er aber die Zeit bis zum Nachtmahl lieber in der Trattoria oder in der Casa d'Amore verbrachte, überstiegen seine Ausgaben regelmäßig seine Einnahmen. Immerhin gab er mir, wenn auch nur vermittelt über die wenig pietätvolle Nachrede meiner Familie, eine wichtige Lehre mit, dass ein Mann, zumal ein Sizilianischer, ein Faulpelz, ein Hurenbock, sogar ein Dieb und Betrüger sein darf. Nur eines darf er, bei Strafe die Achtung seiner Sippe zu verlieren, niemals sein. Ein Bankrotteur. Haben mich auch viele Zeitgenossen bewundert und verehrt. Mit den armseligen Verhältnissen, in denen ich aufgewachsen, hätte wohl keiner von ihnen tauschen mögen. Das Haus meiner Eltern war ein baufälliges Gebäude im Vicolo della Perciata, einer engen Gasse, die im Volksmund Vicolo della Pisciata genannt wurde. Wer auf dem nahegelegenen Marktplatz ein dringendes Bedürfnis verspürte, erleichterte sich just in der Gasse, in der ich mit meinen Murmeln spielte. Meine verwitwete Mutter, meine ältere Schwester Maria und ich bewohnten zwei kleine Zimmer zu ebener Erde. Nach dem Tod unseres Ernährers, dessen Kramladen samt Inventar im Rachen seiner Gläubiger landete, litten wir große Dürftigkeit. So waren wir auf die Unterstützung des alten Bracconieri angewiesen, meines Großvaters mütterlicherseits, der im Stockwerk über uns wohnte und einen kleinen Weinhandel betrieb. Schon wegen der drückenden Enge der beiden Zimmerchen spielte sich unser Leben, selbst in den kälteren Jahreszeiten, vornehmlich draußen ab, im maurisch geprägten Armenviertel der Albergeria. Unter den vielen dunkelhäutigen, arabischstämmigen Bewohnern lebten auch arme Juden, schon äußerlich an ihren schwarzen Kaftanen und Kippas, den langen Mosesbärten und Schläfenlocken erkennbar. Auf der Piazza Ballaro wurde nicht nur Obst und Gemüse, Fisch und Geflügel, hier wurden auch Talismane und Zaubermittel verkauft. Etliche Bewohner des Viertels standen im Rufe, als Gaukler, Seher, weise Frauen, Kräuterkundige, Wahrsagerinnen, Astrologen und Amulettverkäufer mit der Welt der Geister Verbindung aufnehmen zu können. Amulette waren am meisten verbreitet. Sie wehrten den bösen Blick und die Djinnen ab, wie die bösen Geister bei den Arabern heißen. Sie erhielten die Gesundheit und brachten Glück in der Liebe. Noch ehe ich lesen und schreiben konnte, lernte ich hier, wie man magische Zeichen auf ein Stück Pergament malt, das man an einer Kette um den Hals trägt. Mit der Herstellung und dem Verkauf solcher Amulette verdiente ich mir meine ersten Soldi. Mamina pflegte ihren einzigen Sohn Peppino zu rufen, in einem Ton, der streng, enerviert und durch das lange Verharren auf dem I besonders schrill klang. Zwar war sie, vor allem im Beisein des Großvaters, meiner Onkel und Tanten, stets bestrebt, sich von ihrer mütterlichen Seite zu zeigen, dann küsste und herzte sie mich demonstrativ, doch hatte ich dabei das ungute Gefühl, sie herze und küsse mich nur, weil jetzt die anderen dabei waren und zusahen. Waren sie wieder weg oder außer Sichtweite, konnte ihr eben noch warmer und herziger Ton von einem Moment auf den anderen umschlagen. Ihre Züge wurden wieder streng, der Blick frostig, ja abweisend. Da sie tagsüber in vornehmen Häusern wusch und putzte, blieb ich oftmals den ganzen Tag mir selbst überlassen und wurde bald zu dem, was sie und der Großvater einen trotzigen und schwer erziehbaren Buben nannten. Schon früh hatte ich dennoch die ahnungsvolle Empfindung, dass es mit mir etwas ganz Besonderes auf sich habe. Jedenfalls ließen sich dafür im Umkreise meiner abergläubischen, wundersüchtigen und fantasiebegabten Landsleute leicht Hinweise finden, wenn man sie nur finden wollte. Ob ich mich beim Palmenfest das erste Mal inmitten der festlich gekleideten Kinderschar im weißen Engelskostüm präsentierte, ob meine Taufpatin und Großtante Vincenza mir zu meinem 8. Geburtstag aus der Hand las und mir eine große Zukunft prophezeite, ob ich, kaum 9-jährig, beim Fest der heiligen Rosalia unter geduldiger Führung Onkel Matthäus und dem Beifallklatschen der Nachbarn auf dem Maulesel durch die Gassen der Albergeria schaukelte wie Jesus beim Einzug in Nazareth, solche mir unvergesslichen Auftritte gaben mir, dem vaterlosen und von Mutterliebe nicht gerade verwöhnten Knaben, die tröstliche Empfindung ein, dass das Auge einer höheren Macht auf mir ruhe, die mich zu Außerordentlichem bestimmt habe. Darin wurde ich bestärkt durch die Ahnentafel meiner Familie, auf welche die Mutter schon früh mein Augenmerk richtete. An bestimmten Festtagen pflegte sie eine kupferbeschlagene Schatulle aus der Kommode zu holen, um das alte Familienwappen der Balsamos hervorzuholen. Es zeigte, von Sternen umgeben, zwei sich mit den Schnauzen berührende Hunde auf silbernem Grund. Mit feierlicher Miene erklärte sie mir, dass zu unseren Vorfahren mehrere Würdenträger der Krone Siziliens und einige Malteserritter zählten. Ein Francesco Balsamo sei sogar Senator und Bürgermeister von Messina gewesen. Meine Taufpatin und Großtante Vincenza, die wir manchmal in Monreale besuchen durften, wo sie ein prächtiges Haus bewohnte, war mit einem gewissen Cagliostro verheiratet, der als Zeremonienmeister im Dienste des Prinzen Villafranca stand. Auch meine Mutter, als geborene Bracconieri, erhob Anspruch auf eine adelige Abstammung, wenngleich sie jetzt in fremden Häusern waschen gehen musste und ihr nur ein einziges Kleid für den Kirchgang geblieben war. Mütterlicherseits war sie nämlich mit einer Familie Martello verwandt und rühmte sich gar, von Karl Martell abzustammen. Jedenfalls fehlte es ihr nicht an hochmögender Fantasie, mit der sie tapfer dem Abstieg unserer Sippe trotzte und die sie früh auch mir ins Gemüt senkte. Nichts jedoch hat meinen Sinn fürs große Zeremoniell, den ich später als Großmeister der ägyptischen Loge unter Beweis stellte, mehr geprägt als die mit Pomp in Szene gesetzten heiligen und weniger heiligen Umzüge meiner Heimatstadt, insonderheit die große Karfreitagsprozession, die wir Buben als Fortsetzung des Karnevals betrachteten. Wie immer am heiligen Karfreitag versammelten wir uns nach Sonnenuntergang auf dem Cassaro und blickten gespannt in Richtung des Doms, von wo die Prozession ihren Ausgang nahm. Wer von meinen Kameraden würde wohl diesmal im Zug der Knaben mitlaufen dürfen, der stets auf den Fackelzug der maskierten Kapuzenmänner folgte? Dem Aufmarsch der Jungen mit ihren Kerzen, Kreuzen und bemalten Laternen folgte stets das Defilé der Jungfern der Stadt, die sich in ihren weißen Kleidern als Bräute des Herrn präsentierten. Dass der Herr des Himmels, respektive sein eingeborener Sohn, über so viele Bräute gebot, erregte in meinem Herzen Bewunderung, die sich schon damals mit einer Art heimlichen Futterneids paarte. Und da nahte auch schon der furchterregende, nicht enden wollende Zug der Kapuzenmänner in ihren weißen Kutten, auf denen in blutroter Farbe ein Kreuz gemalt war, die Gesichter hinter spitzen Masken mit kleinen Sehschlitzen verborgen. Sie marschierten in strenger Formation, gruppiert nach den Farben ihrer christlichen Bruderschaften, die sie an den Gurten und Stolen, Kreuzen und Quasten auswiesen. In der einen Hand trugen sie brennende Fackeln, mit der anderen schwangen sie die Rute. In einer Mischung aus Angst und wohligem Gruseln rückte ich näher an die Mutter und den Großvater heran. Denn natürlich hatte ich schon manche schrecklichen Dinge über die heilige Inquisition gehört, als die Blutsbrüderschaften in spitzen Masken die Todgeweihten auf dem Wege zum Scheiterhaufen begleiteten. Einer der weißen Kapuzenmänner fasst mich jetzt ins Visier. Ich sehe das Weiße seines Auges durch den engen Schlitz seiner Maske. Drohend hebt er den Arm und wischt mir mit der Rute übers Gesicht. Mir fährt der Schreck in die Glieder und mir ist, als müsste ich vor Angst in die Hose machen. Mein Harndrang nimmt zu, wird schier unerträglich. In meiner Not renne ich bis zur Ecke in die Gasse hinein und erledige am ersten Prellstein endlich mein Geschäft. Doch kaum habe ich meine Hose zugeknöpft, legt sich mir eine schwere Hand auf die Schulter. Ich fahre herum und blicke in die Augenschlitze eines Kapuzenmannes. Der hebt den Kopf. Mein Blick folgt ängstlich dem Seinen nach oben. Porca Madonna, da hängt doch in einer Mauernische, just über dem Prellstein, an dem ich mein Wasser abgeschlagen, ein Schrein mit dem Bildnis der heiligen Jungfrau. Ich hatte es in der Eile gar nicht bemerkt. »Und was ist das?« zischt der Kapuzenmann zwischen den Zähnen hervor und deutet mit seiner ausgestreckten Rechten auf das gelbliche Ornament meiner Notdurft, das den frisch getünchten Prellstein verziert. »Ich weiß nicht, Hochwürden.« »Du weißt es nicht! Schau genau hin, du gottloser Bube!« Nochmals betrachte ich die sich kreuzenden Linien meiner gelben Harnspur auf dem weißen Kalkstein, doch ich kann wahrlich nichts Gottloses daran finden. Das ist ein Pentagramm! Ein Drudenfuß! Kreuzsapperment! Donnert der Kapuzenmann. Dann bekreuzigt er sich. Ich wusste bis dahin gar nicht, was ein Pentagramm ist, geschweige denn, welche Bedeutung es hat. Ich staunte jedoch nicht schlecht über das bemerkenswerte geometrische Ornament, das durch unwillkürliches Hin- und Herschwenken meines Kränchens da mir nichts, dir nichts entstanden war. Ich musste die Magie wohl im Urin haben. Der maskierte Unhold packte mich am Schlafittchen und schleppte mich sogleich ins nahegelegene Benediktinerkloster, wo ich die Nacht auf dem feuchten Strohlager einer Klosterzelle verbringen musste. Am nächsten Morgen wurde ich vor den Abt gebracht. Dieser unterzog mich einem peinlichen Verhör und katechisierte mich, dass mir Hören und Sehen verging. Dann musste ich mich entkleiden und wurde einer peinlichen Leibesvisitation unterzogen. Eine Lupe vors Auge geklemmt, suchte ein Pater meinen Rücken, meine Brust, meinen Bauch, meine Schenkel, ja, sogar mein empfindlichstes Glied nach ich weiß nicht was ab. Selbst die beiden Muttermale auf meiner Schulter und an meiner Lende erschienen dem Examinator höchst verdächtig. Zu ihrer genaueren Begutachtung winkte er zweimal den Abt herbei, der sie mit mysteriösen lateinischen Namen belegte. Erst später wurde mir klar, dass man meinen unschuldigen Knabenkörper nach Hexenmalen durchforscht hatte. Und dass aus der Lage des Pentagramms, das meinem Harndrang entsprungen, zu ersehen war, ob ich in den Bann der weißen oder der schwarzen Magie geraten. Zeigt nämlich eine Spitze des Fünfecks, die für den Kopf des Menschen steht, senkrecht nach oben, dann ist dies ein sicheres Indiz für das Wirken der guten Kräfte, also der weißen Magie. Steht das Pentagramm jedoch auf dem Kopf, sodass zwei Spitzen, die für die Füße stehen, nach oben zeigen, und dies war wohl bei mir der Fall gewesen, dann ist dies ein böses Omen, hervorgerufen durch schwarze Magie. Und so wurde ich noch am selben Tage von besagtem Pater exorziert. Es war eine stundenlange Prozedur, die unter den heftigsten lateinischen Beschwörungen und konvulsivischem Zucken meiner sämtlichen Glieder vor sich ging und mir so viel Angst und Pein bereitete, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann, außer dass ich in Weihwasser schier ertränkt wurde. Die Ungebundenheit, die ich genoss, solange wir im Hause des Großvaters lebten, fand mit seinem Tode ein jähes Ende. Da hatte ich gerade mein 11. Lebensjahr vollendet. Mutter zog mit Maria und mir in das Haus ihres Schwagers in der Via Bandieta. Von Onkel Marco, Kesselflicker von Beruf, hieß es, er sei in allem das Gegenteil seines Bruders, meines verstorbenen Babos. Er sei ein kreuzfleißiger und gottesfürchtiger Mann, er trinke nicht, spiele nicht, habe auch keine Schulden, er hure nicht einmal, obschon man dies einem Witwer ohne weiteres nachgesehen hätte. Er konnte eine Frau im Hause gut gebrauchen. Als Gegenleistung versprach er seiner Schwägerin, meine Vormundschaft zu übernehmen, die ihm gar niemand angeboten hatte, und mich als Lehrbub in seine Schmiede zu nehmen, damit ich endlich etwas Rechtes lerne. Von nun an hieß es, mit dem ersten Hahnenschrei aufstehen und bis abends zu schuften, dass mir Hören und Sehen verging. Bis zum Rand gefüllte Wasserkessel vom nächsten Brunnen in die Schmiede schleppen, schwere Hölzer und Eisenteile mir auf die noch schwachen Schultern lagen, in der Sommerhitze an der Esse stehen, mit der Zange die glühenden Eisen- und Kupferbleche wenden und dabei den Blasebalg treten, die glühenden Teile unter dem Amboss mit schweren Hämmern bearbeiten, bis mir der Arm erlahmte. Bei den kleinsten Patzern während der Arbeit, erst recht, wenn ich maulte oder ihm Widerworte gab, setzte es gnadenlos Kopfnüsse, Backpfeifen und Maulschellen. Und auch zu Hause nahmen die Züchtigungen kein Ende. Indes, viel schlimmer und schmerzlicher als diese Demütigungen war für mich das Gefühl, hierbei von der Mutter gänzlich im Stich gelassen zu werden. Zwar suchte sie manches Mal beschwichtigend auf ihren Schwager einzureden, aber wenn er dann doch zum Prügel griff, fiel sie ihm nicht in den Arm, geschweige denn, dass sie sich schützend vor mich stellte, sondern überließ mich meinem Peiniger. Ich hasste meinen Vormund bald aus tiefstem Herzen. Je ohnmächtiger ich mich ihm gegenüber fühlte, desto reger wurde meine Einbildungskraft, die für ihn immer neue Unfälle und Bestrafungen ersann. Indes wollten weder die höheren Mächte zu meinen Gunsten eingreifen, noch war ich schon Manns genug, das Werk meiner Rache selbst in die Hand zu nehmen. Eines Nachts, als ich von einem Alb erwachte und mich verstört aufrichtete, sah ich, dass meine Schwester Maria wie gewohnt auf der Liege neben mir schlief, doch die Bettstatt meiner Mutter war leer. Zugleich hörte ich von nebenan höchst verdächtige Geräusche, wie ich sie in diesem ehrbaren und gottesfürchtigen Hause noch niemals vernommen. Ich legte mein Auge ans Schlüsselloch, Corpo di Bacco. Im schwachen Schein des Talglichts, das drinnen über der Bettstatt brannte, erkannte ich unschwer das von der Nachthaube umrahmte Gesicht meiner Mutter, die Augen starr zur Decke gerichtet, und auf ihr lag Onkel Marco im Adamskostüm. Indes die Unterhose wie ein Wimpel an seinem Fußgelenk flatterte, werkelte und schaukelte, ächzte und schnaufte er wie ein Schiffer in Seenot. Ich stand wie benommen in einer Mischung aus Lähmung und Wut. 3 Tage lang sprach ich mit meiner Mutter kein einziges Wort, dass sie sich just von Onkel Marco, meinem Peiniger, besteigen ließ. Diesen Verrat verzieh ich ihr nie. Von nun an hatte ich keine Skrupel mehr, sie zu belügen und zu betrügen. Meine Lügereien und kleinen Diebstahle am Haushaltsgeld erregten bald auch den Verdacht Onkel Marcos. Und so verging denn kaum eine Woche, da er mir nicht die 10 Gebote auf die Hinterbacken buchstabierte. Da ich der heiligen Madonna nicht mehr grün war, wandte ich mich mit umso inbrünstigeren Gebeten an ihren eingeborenen Sohn. Er möge doch Kraft seiner Herrlichkeit einschreiten und ein Wunder wirken, auf das meine Pein sich endlich endige. Aber Woche um Woche verging, ohne dass ein Wunder geschah. Und dann, am Tag des heiligen Jakobus, geschah es doch. Mamina, Onkel Marco, Maria und ich waren gerade von der Frühmesse zurück und nahmen wie gewohnt das Frühstück in der Küche ein. Der Onkel ließ eben eine fürchterliche Tirade über ein Weib aus der Nachbarschaft los, das mit einem Schankwirt in gotteslästerlicher Winkelehe lebte. »Ehrlose Schlampe, elende Hur«, schimpfte er sie. Da erdreistete ich mich zu sagen: »Aber du treibst es doch auch nicht besser, Onkel Marco.« Die senkrechte Zornesfalte zwischen seinen Brauen färbte sich dunkelrot. Dann brüllte er los: »Wie, du gottverfluchter Bengel, wagst es?« Er fuhr vom Stuhle und riss den Prügel von der Wand. In diesem Moment geschah es. Die zierliche Madonnenfigur aus blauem Porzellan, die in der Wandnische des Hausaltars stand, fiel von der Konsole, stürzte krachend zu Boden und zerschellte in 100 Stücke. Nie habe ich einen Menschen so entgeistert dreinblicken sehen wie Onkel Marco in diesem Augenblick. Er stand mit hängendem Kiefer und glotzte in heiligem Schrecken auf die Scherben zu seinen Füßen. Nur eines stotternden Wortes war er noch mächtig, das ihm so kläglich von den Lippen kam, als wäre es sein letztes. »Mama, Donna!« Die Mutter aber rutschte von ihrem Stuhl, fiel auf die Knie und bekreuzigte sich, indes ihr heiße Tränen über die Wangen rannen. Dann stand sie auf, ging entschlossen auf ihren Schwager zu, der doch immer fassungslos mit armsünder Miene auf die Scherben zu seinen Füßen starrte, nahm ihm den Prügel aus der Hand, den er ihr ohne Gegenwehr überließ, und sagte: »Die heilige Madonna hat ein Zeichen gegeben. Nie wieder wirst du meinen Jungen züchtigen, hörst du? Nie wieder!« Nie wieder sollte Onkel Marco es wagen, mir den Dekalog beizubringen. Und nie wieder sollte Mamina ihm als Matratze dienen. Etwas allerdings sollten weder die Mutter noch mein Vormund jemals erfahren: dass dieses himmlische Zeichen einen sehr irdischen Mitspieler hatte. Irgendwann war ich es nämlich leid, Gott Vater, Sohn und den Heiligen Geist vergebens um Beistand anzuflehen. Ich begann, nach einem wirkkräftigen Mittel zu suchen, um der längst fälligen Intervention des Himmels nachzuhelfen. Und plötzlich hatte ich eine Erleuchtung. Am Tag des heiligen Jakobus stand ich mit dem ersten Hahnenschrei auf und schlich mich in die Küche. Ich schlang drei zusammengeknotete Haare, die ich meiner Schwester des Nachts unbemerkt ausgerissen hatte, mehrmals um den dünnen Hals der Madonna auf der Konsole, zog ihn dann an der Wand entlang hoch bis zum Haken und verknotete ihn dort fest mit der Schlaufe des Prügels. Und fertig war die Präparation. Obschon ich alles sorgfältig erwogen und ausprobiert hatte, überkam mich, als wir endlich alle zu Tische saßen, ein entsetzliches Lampenfieber. Würde das Haar meiner Schwester den Zug auch aushalten? Oder würde es zuletzt doch reißen, wenn Onkel Marco nach dem Prügel griff? Maria, meine Schwester, nicht die heilige Jungfrau, sei bedankt in alle Ewigkeit. Ihr starkes sizilianisches Haupthaar hat mich damals gerettet. Seither kann ich die Redewendung um Haaresbreite oder um ein Haar nicht mehr hören, ohne an diesen Augenblick zu denken, da mein Schicksal wirklich an einem Haar hing. Es dauerte nicht lange und der Familienrat trat zusammen, um über mein weiteres Schicksal zu beraten. Man hatte Pater Jeremias, den Beichtvater der Familie, hinzugezogen. Dieser joviale Herr mit der rosigen Gesichtsfarbe und den Hamsterbäckchen erklärte meinen versammelten Onkeln in salbungsvollen Worten, die geschehenen Zeichen deuteten wohl darauf hin, dass mich die heilige Madonna unter ihren persönlichen Schutz gestellt. Es sei nun offenbar geworden, dass ich nicht für den profanen Dienst, vielmehr für die geistliche Laufbahn bestimmt sei. Im Seminar des heiligen Rochus würden meine hoffnungsvollen Anlagen gewiss besser zur Entfaltung kommen als in der Schmiede. Und damit war die Sache entschieden. Hey, Giuseppe, zeigst du mir das Kunststück, wie man ein Pentagramm auf den Stein pinkelt? Ich zeige dir dafür, wie du dein kleines armseliges Kapital im Handumdrehen vermehren kannst. Salvo, ein spindeldürrer Kerl mit schwarz gelocktem Haar, zierlich gebogener Nase und lustig funkelnden Augen, aus denen der geborene Schalk sprach, war 3 Jahre älter als ich. Die meisten Seminaristen mieden ihn, da er der Sohn eines stadtbekannten Gauklers und Vaganten war und als heimlicher Ketzer galt. Wir aber waren rasch Freunde geworden. Schau! Salvo legte eine Kupfermünze im Werte von einer Karline in seine Hand, schloss sie und murmelte einen Zauberspruch. Dann öffnete er wieder seine Hand. Schon hatte sich die Kupfermünze in eine gleich große Goldmünze verwandelt, die wohl 10 Karlinen wert sein mochte. Mir fielen fast die Augen aus dem Kopfe. »Du siehst«, sagte er mit lässiger Miene, »die Verwandlung der Metalle ist für mich ein Kinderspiel. Übrigens kann ich noch mehr solche Sachen. Aber ich verrate dir das Geheimnis erst, wenn du mir bei der nächsten Lateinklausur hilfst. Ich bin zwar schnell mit den Fingern, aber nicht so schnell mit dem Kopfe wie du.« Leider endete mein Versuch, dem Freunde bei der nächsten Klausur zu helfen, mit einem Fiasko für uns beide. Pater Sulfario, ein kleines, galliges Männlein, pflegte uns die lateinische Grammatik mit dem Rohrstock einzupauken und bedachte jeden, der beim Konjugieren und Deklinieren oder beim Übersetzen versagte, mit den herabsetzendsten Vergleichen aus der Welt der Würmer, Amphibien und niederen Wirbeltiere. Als ich nun während der Klausur meinem Freunde, der die Bank neben mir hatte, gerade ein Zettelchen mit mehreren ihm fehlenden Vokabeln hinüberschob, stürmte dieser Giftzwerg mit erhobenem Rohrstock auf mich zu, schlug mir auf die Finger, kassierte sofort den verräterischen Zettel und verwies uns tückische Vipern mit Donnerworten des Lehrsaales. Das niederschmetternde Resultat: Prüfung nicht bestanden. Und 2 Tage Karzer für Salvo und mich. Als wir uns nach verbüßter Strafe wieder im Hofe trafen, sagte mein schlauer Freund, »Ich verrate dir trotzdem den Trick mit der Münze, denn du hast dich als wahrer Freund erwiesen.« Die Erklärung des Kunststücks verblüffte mich nicht weniger als dieses selbst. Salvo hatte zuvor die Goldmünze mit etwas Wachs auf den Nagel seines linken Mittelfingers geklebt. Sie war natürlich nicht zu sehen, solange seine Handinnenfläche nach oben zeigte. Die Kupfermünze aber legte er nur zum Schein in die linke Hand. Vermittels eines geschickten Griffs klemmte er sie zwischen Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand, wo sie für mich unsichtbar verblieb. In dem Augenblick aber, da er die Kupfermünze scheinbar in seine linke Hand legte und diese schloss, streifte er die unter dem linken Mittelfingernagel klebende Goldmünze ab und schon rutschte sie unbemerkt ins Innere der Hand. Eine gelungene Täuschung. Es sollte noch einiger Übung bedürfen, bis ich diesen Trick beherrschte. Denn die erste Regel der Taschenspielerei lautet: Jede Bewegung, jeder Griff muss vollkommen natürlich wirken, um keinen Verdacht zu erregen. Gleichwohl drückte mich zwischenzeitlich mein Gewissen, dass ich mich mit derlei unlauteren Handgriffen beschäftigte, statt mich auf meine Seminare vorzubereiten. Doch Salvo zerschlug meine Bedenken. »Glaubst du etwa«, spottete er, »die heilige Kirche komme ohne Gaukeleien und Trug aus? Nimm das Wunder der blutenden Madonna. Es beruht auf einem so simplen Trick.« »Salvo«, unterbrach ich ihn vorwurfsvoll, »die schwarze Madonna sollst du nicht lästern.« Ich erzählte ihm, wie ich gerade siebenjährig mit meiner Mutter zur Wallfahrtsstätte gepilgert, wie wir vor den gläsernen Schrein der schwarzen Madonna niederknieten und in tiefer Ergriffenheit sahen, wie das Blut unter ihrem Brusttuch hervorquoll und in eine geweihte Schale tropfte. Die Mutter hatte, wie andere Wallfahrer vor ihr, ein weißes Batisttüchlein in die Schale getaucht, um ein Geschwulst am Halse, das sie seit langem plagte, mit dem wundertätigen Blute zu benetzen. Und tatsächlich bildete sich das Geschwulst zurück. Spöttisch erwiderte Salvo: »Und warum sollte Schweineblut nicht heilkräftig wirken? Pferdemist oder Krötensud tun es nach Paracelsus ja auch.« »Schweineblut? Das ist Blasphemie.« »Dann wäre eben die Wahrheit blasphemisch. Hättest du dir die Rückseite der Statue ein wenig genauer besehen, so hättest du dort eine kleine, gut kaschierte Kanüle entdeckt, welche in einen verborgenen Hohlraum führt. Über diese Kanüle wird der schwarzen Madonna, bevor der offizielle Votivbetrieb beginnt, das Lamm- oder Schweineblut heimlich zugeführt, das dann zur Ergriffenheit aller Wallfahrer aus ihrem Herzen tropft.« Übrigens, was da so erbarmungsvoll tropft und alle Betschwestern Siziliens in heilige Ekstase versetzt, bringt der Kirche zigtausend Zechinen pro Jahr. Porca Madonna! Das altehrwürdige Wunder der blutenden Madonna, ein Gauklerstück? Ich wollte es kaum glauben. Ein bitteres Gefühl der Enttäuschung kroch in mir hoch. Ja, ich fühlte mich regelrecht hintergangen. Gleichzeitig sah ich mich gerechtfertigt. Wenn selbst die heilige Kirche vor Lug und Trug nicht zurückschreckte, um die Gläubigen bei der Stange zu halten, warum sollte ich mir dann wegen einer solchen Bagatelle ein schlechtes Gewissen machen? Während der nachmittäglichen Freistunden, die unsere Mitschüler meist zum Repetieren und Pauken nutzten, führte mich Salvo nach und nach in die faszinierenden Geheimnisse der Zauber- und Täuschungskunst ein, die ja nicht nur auf Fingerfertigkeit und Manipulation, sondern vor allem auf der psychologischen Kunst der Ablenkung beruht. Ich war ihm ein dankbarer Famulus und lernte mit einer Schnelligkeit, die mich selber erstaunte, das magische ABC. Wie man durch suggestive Gesten, Blicke und Worte die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf die eine Hand lenkt, während man gleichzeitig mit der anderen, die jener gerade nicht beachtet oder die man durch Einnahme einer Seitwärtsstellung seinem Blick kurzfristig entzieht, eine Münze, einen Ring, eine Muskatnuss oder eine Spielkarte stiehlt, die man dann an beliebig anderer Stelle wieder erscheinen lässt. Leider sollte ich schon bald von meinem Freunde und magischen Mentor wieder getrennt werden. Denn auf Wunsch des Familienrates wurde ich nach Caltagirone in das Kloster der Fate Bene Fratelli geschickt. Die Gründe für diesen Wechsel waren sehr profaner Art. Im Gegensatz zu den barmherzigen Brüdern verlangte das Seminar San Rocco von den Elternhäusern seiner Zöglinge Schenkungen, um seine Kosten zu bestreiten. Meine Onkel aber wollten von solchen Schenkungen nichts wissen. Und meine Mutter, die mit meiner Schwester das Haus Onkel Markus im Zorn verlassen hatte und nun wieder für kärglichen Lohn in fremden Häusern waschen gehen musste, hatte nichts zu verschenken. »Schau zu, dass du bei den Fate Bene Fratelli in die Klosterapotheke kommst«, riet mir Salvo. »Der Bruder Apotheker soll ein tüchtiger Alchemist sein. Die Alchemie aber ist die natürliche Schwester der Magie.« Zum Abschied machte er mir ein wahrhaft königliches Geschenk, das ich ihm nie vergessen sollte. Nachdem wir uns wie Brüder umarmt, fühlte ich plötzlich auf dem Daumen meiner rechten Hand etwas Rundes und Hartes sitzen, eine künstliche Daumenspitze. Unbeschreiblich war meine Freude über dieses herrliche Requisit, das so vielfältig einsetzbar war. Wenn ich damals auch noch nicht ahnte, dass neben dem Arztberufe das Spiel mit der Täuschung und Illusion einmal zu meiner Profession werden sollte, denn noch war ich willens, die ehrbare geistliche Laufbahn zu nehmen, so schien mir doch Salvos schalkhafte Miene zu sagen: »Jetzt, mein Freund, hast du auch dem Teufel den Daumen gereicht.« Zelada legte das Manuskript beiseite. Ihn ärgerte der frivole und blasphemische Ton dieser Bekenntnisse, aus dem bereits der künftige Ketzer und Betrüger sprach. Kein Wunder, dass ein verwahrloster und fauler Knabe, dem die strenge Hand des Vaters gefehlt hatte, schon früh zum Bösen neigte und mit betrügerischen Mitteln das zu erreichen suchte, was andere durch Fleiß, Disziplin und Strebsamkeit erreichten. Voller Genugtuung registrierte Zelada am nächsten Vormittag, dass neben den anderen Mitgliedern der Heiligen Kongregation auch der Heilige Vater auf den Bänken des kleinen Amphitheatrums Platz genommen hatte, um den Gang des Verhöres zu verfolgen. Tags zuvor hatte ihn der Pontifex Maximus gebeten, mit Rücksicht auf den Ruf der Heiligen Kongregation den Inquisiten keinen weiteren Martern zu unterziehen und auf die Anwendung der Folter zu verzichten. Es gebe kein gutes Bild für die Öffentlichkeit ab, wenn ruchbar würde, dass Europas berühmtester Häftling während des Inquisitionsverfahrens in corpore zu Schaden komme. Und so hatte man Cagliostro denn das schwere Halseisen wieder abgenommen. Indes gab es auch andere und subtilere Methoden, seinen Hochmut zu brechen und diesen Erzketzer zum Eingeständnis seiner Schuld zu bringen. Man musste nur den richtigen Hebel ansetzen. Und dieser Hebel war die Frau des Balsamo, geborene Feliciani, die man im Kloster Apollonia inhaftiert hatte. Sie hatte schon 2 Wochen vor ihrer Verhaftung eine Generalbeichte abgelegt und war durch ihren Beichtvater Dom Giuseppe Tosi eingehend befragt worden. Er hatte ihr mit ewigen Höllenstrafen gedroht, wenn sie die Verbindung mit ihrem ketzerischen Mann nicht endlich löse. Nichts wünsche sie sehnlicher als das, beteuerte sie, zumal ihr Gatte sie stets daran gehindert habe, ihre katholische Religion auszuüben. Wenn sie dies durch glaubhafte Zeugen beweisen könne, dann, so versprach ihr Dom Tosi, stehe der Annullierung ihrer Ehe nichts mehr im Wege. Für Zelada und das heilige Offizium war die Anzeige der Lorenza Feliciani ein gefundenes Fressen. Da sie mit diesem Erzketzer das Leben und das Bett geteilt hatte, wusste sie auch bestens über ihn Bescheid. Und da sie um das Heil ihrer Seele bangte, vertraute sie ihrem Beichtvater viele Dinge an, die ihr verlogener Gatte immer ableugnen würde. Ihr hatte Zelada denn auch eine delikate Rolle zugedacht. Sie sollte als Kronzeugin wieder ihren Gatten zeugen, ohne dass sie diesem bei den Verhören je gegenübergestellt wurde. »Er behauptet«, begann Zelada das Verhör, »er sei immer ein guter römischer Katholik gewesen. Laut Zeugnis seiner Frau aber hat man ihn seit mehr als 27 Jahren weder das Zeichen des Kreuzes machen, noch sonst eine äußerliche Religionshandlung verrichten sehen. In dem ganzen Verlaufe dieser Zeit ging er kaum dreimal zum Tisch des Herrn. Noch weniger beachtete er die Gebote der Heiligen Kirche, nämlich die Messe zu hören, zu fasten und an bestimmten Tagen sich des Fleischessens zu enthalten, wie allein schon seine Fettigkeit beweist. Nun, hier in der Engelsburg wird er zum Fasten reichlich Gelegenheit finden. Es vergeht kein Tag, erwiderte der Inquisite mit scheinbar bußfertiger Miene, da ich nicht meine Gebete spreche, besonders das Ave Maria. Hört, hört! Das Ave Maria beten und gleichzeitig die heilige Mutter Gottes lästern. Ich habe die heilige Jungfrau niemals gelästert. Laut Zeugnis seines Schwiegervaters Giuseppe Feliciani hat er in seinem Beisein gesagt, der arme Zimmermann Josef müsse wohl sehr darüber verzweifelt gewesen sein, dass er die Jungfrau Maria vor der Ehe geschwängert. Da habe er denn die tröstliche Mär verbreitet, sie sei vom Heiligen Geist niedergekommen. Ich weiß nicht, aus wessen Munde mein Schwiegervater solche Dinge gehört haben will. Aus meinem jedenfalls nicht. Auch habe er seine Schwiegereltern dafür verspottet, dass sie in Jesum den Sohn Gottes verehren, statt ihn als das zu sehen, was er nach Meinung des Inquisiten gewesen sei, nämlich ein Menschensohn, ein jüdischer Weiser und Reformator, ja, der erste Freimaurer seiner Zeit. Derselbe Geist der Gleichheit und Brüderlichkeit, der die urchristliche Gemeinde beseelte, findet sich auch bei den Freimaurern. Darum wird im Ritus meiner Logen Jesum von Nazareth alle Verehrung zuteil. Ebenso seinem Lieblingsjünger, dem heiligen Johannes. Wenn er den Gottessohn und die Heiligen so verehrt, wie er behauptet, warum hat er dann das Kruzifix und die Bilder der Heiligen im ehelichen Schlafgemach wieder entfernt? So bezeugt durch den Wirt Filippo Conti und Francesca Mazzani die Kammerzofe seiner Frau. Eben weil ich Jesum und die Heiligen so sehr verehre, wollte ich ihnen die Profanität dessen, was sich im ehelichen Bett vollzieht, nimmermehr zumuten. Wie durch etliche Zeugen erwiesen, bestreitet er die Göttlichkeit Jesu Christi, seine Auferstehung, sein großes Erlösungswerk, die Jungfräulichkeit Mariens, die Wirksamkeit der Sakramente, die Anbetung der Heiligen, die Existenz des Fegefeuers und die Würde der kirchlichen Hierarchie. Man schaffe diese Zeugen herbei, damit sie mir Rede und Antwort stehen. Doch nicht zufrieden, die Dogmen der Heiligen Kirche lächerlich gemacht und ihre Gebote selbst übertreten zu haben, nötigte er auch andere zu denselben Freveln, insonderheit seine Frau. Ich zitiere aus ihrer Anzeige, die das heilige Offizium zu Protokoll nahm: Eines Abends, als mein Mann in die Casa di Conti zurückkam, fand er mich im Schlafzimmer, das zu ebener Erde liegt. Ich las gerade ein frommes Traktat und bekreuzigte mich dabei. Dieser Anblick erzürnte ihn so, dass er fluchend im Zimmer umhersprang. Er zeigte auf sein Hinterteil und höhnte, er fände darin mehr Heiligkeit als in meinen albernen Traktätchen. Dann ließ er seine Hose herunter, band Schleifen an seinen Penis und fragte mich, ob ich nicht niederknien und seine heilige Reliquie anbeten wolle. In diesem Augenblick kam meine Kammerzofe ins Zimmer. Da bedeckte er das nämliche Organ mit einem Eierbecher und gluckste: Das ist der wahre Bischof, ihn sollst du anbeten. Das soll meine Frau gegen mich ausgesagt haben? Das glaube ich nie und nimmer. Sie würde mich niemals denunzieren. Es sei denn, man hat sie erpresst. Will er etwa das heilige Offizium der Lüge und der Erpressung beschuldigen? Hüte er seine Zunge. Ich will meine Frau sprechen. Lassen Sie mich zu meiner Frau. Das sei ihm durchaus gestattet. Nur will seine Frau ihn nicht mehr sehen. Und dafür hat sie wahrlich Gründe genug. Unglauben und Bestürzung malten sich in Balsamos Miene. Er begann am ganzen Leibe zu zittern. Tränen stürzten aus seinen Augen. Mit Befriedigung registrierte Zelada den anerkennenden Blick des Heiligen Vaters. Er hatte gute Arbeit geleistet, indem er den Inquisiten an seiner verletzlichsten Stelle getroffen. Von nun an würde man ihn ausquetschen. » Ein geistreicher Zeitgenosse sagte einmal über mich: Cagliostro hat der heiligen Trinität die Dreifaltigkeit seines profanen Genies entgegengesetzt: Schalk, Ketzer und Scheinheiliger. Dem Kloster der Fate Bene Fratelli gebührt das Verdienst, diese Dreifaltigkeit meines profanen Genies in jeder Weise gefördert zu haben. Hier wurden wir Novizen gleich mit zwei religiösen Lastern infiziert, der heiligen Vergötzung und der Übung in christlicher Askese. Denn jeder Novize hatte die Aufgabe, einen der berühmten frühchristlichen Heiligen zu seinem persönlichen Patron zu erwählen und dem selbstgewählten Vorbild nach Kräften nachzueifern. Die abenteuerlichen Viten und Taten dieser legendären Wundermänner erstaunten und faszinierten mich ebenso wie ihr religiöser Eifer und ihre asketischen Übungen meinen Lachmuskel reizten. Und doch musste auch ich irgendeine asketische Leistung, und sei es nur zum Scheine, vollbringen, wollte ich nicht beim Novizenmeister und beim Generalvikar als schwach im Glauben gelten und in Ungnade fallen. Und dies durfte ich keinesfalls riskieren, denn sonst würde man es mir niemals gestatten, beim Bruder Apotheker in die Lehre zu gehen. Tagelang, während des Chorsingens, des Brevierlesens, des Unterrichts, brütete ich über diesem Problem, bis mir endlich die Erleuchtung kam. Während der Mittagszeit schlich ich mich in die Klosterwerkstatt und stibitzte zwei lange, spitze Nägel. Mit Hilfe einer Zange bog ich den einen Nagel dergestalt auseinander, dass in seiner Mitte eine halbkreisförmige Wölbung, eine Art Bügel, entstand. Wenn ich den derart präparierten Nagel vom offenen Fingerspalt des Mittel- und Zeigefingers her auf den Handteller schob, sah es so aus, als habe der Nagel meine Hand durchdrungen. Aber damit die Durchdringung auch echt und glaubhaft wirkte, musste meine derart stigmatisierte Hand natürlich bluten. Ich besorgte mir also von dem Kirchenmaler, der gerade die Deckengemälde der Klosterkapelle restaurierte, einen Fingerhut voll roten Zinnobers. Den verdünnte ich mit einem Esslöffel Wasser und füllte die blutrote Flüssigkeit in ein Stück Darmhaut, die ich oben zuband. Die so gewonnene kleine Kapsel ließ sich bequem zwischen Daumen und Zeigefinger verstecken. Der kleine Kapitelsaal war, wie immer bei geistlichen Vorträgen, voll besetzt. Ich hatte gerade meine Disputatio über den heiligen Origenes beendet und dafür das Lob des Generalvikars geerntet. Da sagte ich, mit demutsvollem Hundeblick: »Wie seine Eminenz uns gelehrt hat, ist der Weg zum wahren Glauben ein dorniger, und dieser führt nur über die Überwindung des Fleisches, seiner Begierden wie seiner Schmerzen. Wenn seine Eminenz mir erlauben, möchte ich hic et nunc eine Probe meines Glaubens ablegen.« Der Generalvikar, der unweit von meinem Pulte in einem mit rotem Sammet ausgepolsterten Sessel saß, nickte huldvoll. Nach diesem feierlichen Präludium trat ich auf die kleine Empore unter das Kruzifix und bekreuzigte mich dreimal. Dann zog ich den präparierten Nagel aus der Tasche meiner Kutte, tauchte ihn in das Weihwasserbecken und sagte im inständigen Ton einer Fürbitte: »Der Herr möge mir beistehen und mir die Kraft verleihen, die Schmerzen zu ertragen, so wie er auch seinem eingeborenen Sohn die Kraft für sein Martyrium verlieh.« Es war mucksmäuschenstill im Raume geworden. Mir zitterten die Knie. Ich führte den langen Nagel an meine Lippen und küsste ihn, wie man es mit einer Reliquie tut. Dann hob ich langsam den Arm und bohrte ihn scheinbar in meine ausgebreitete andere Hand, während ich gleichzeitig mit der Nagelspitze die kleine Kapsel mit dem verdünnten Zinnober ritzte. Sogleich schoss das Blut auf. Ein Aufschrei aus 100 Kehlen. Diesen Augenblick nutzte ich, um rasch den von meinen Fingern verdeckten Bügel des Nagels auf den Handteller zu schieben, bis der Nagel auf der anderen Seite sichtbar hervortrat. Ich biss die Lippen zusammen, wie um den Schmerzensschrei zu unterdrücken. Dann hielt ich die gleichsam gekreuzigte Hand wie ein Zepter in die Höhe und sprach mit selig verklärtem Lächeln: »Siehe, der Herr hat allen Schmerz von mir genommen.« Die Wirkung dieser asketisch-fakiristischen Illusion war ungeheuer. Viele Novizen fielen auf die Knie und bekreuzigten sich, desgleichen einige der älteren Fratres. Der Generalvikar aber verharrte in ungläubigem Staunen. Dann aber, mit einem dankbaren Aufseufzen, verklärte sich sein Blick. Er trat zu mir auf die Empore und beugte sich mitfühlend über meine blutende, vom Nagel durchbohrte Hand. »Mein Sohn, du hast wahrlich eine Probe deines Glaubens gegeben, wie es noch keiner hier vor dir getan. Und der Herr stand dir bei. Aber jetzt ist es genug. Zieh den Nagel wieder heraus, wasche deine Wunde und lass sie verbinden.« Mit einem Ruck zog ich den blutverschmierten Tricknagel aus meiner Hand. Während ich mit einem Tüchlein das Blut von ihm abwischte, vertauschte ich ihn unbemerkt mit dem unpräparierten Nagel, den ich dem Generalvikar überreichte. Dieser wickelte ihn wie eine kostbare Reliquie in ein weißes Batisttüchlein. So ging ich denn aus dem Wettbewerb der Selbstkasteiung als blendender Sieger hervor und wurde auf meinen sehnlichsten Wunsch hin endlich dem Bruder Apotheker zugeteilt. Bereits tags drauf nahm ich den Wundverband von meiner Hand, denn die Wunde war so schnell und so vollkommen verheilt, dass weder eine eiternde Schwere noch eine Narbe zu sehen war. »Seht nur«, raunte es andächtig durch die Klosterzellen, »Gott hat seine Wunde über Nacht geheilt.« Pater Albert, ein hagerer Mann mit spitz zulaufendem Gesicht und eingefallenen Wangen, war mit Leib und Seele Apotheker und Alchemist. Anfangs behandelte er mich mit einer gewissen Herablassung. Indes hatte er wohl noch nie einen so dankbaren und gelehrigen Famulus wie mich. In kürzester Zeit entwickelte ich ein solches Geschick im Salbenmischen, beim Trocknen und Zerstoßen von Heilkräutern, die ich nach den paracelsischen Tafeln und anderen Kräuterbüchern zu bestimmen lernte, dass er nicht anders konnte, als mit mir zufrieden zu sein. Und er belohnte meinen Eifer, indem er mir aus dem Füllhorn seines pharmazeutischen Wissens bald die eine, bald die andere Rezeptur mitteilte und mir manch wichtigen Fingerzeig gab. »Merke«, erklärte er beispielsweise, »die Heilkraft einer Medizin hängt auch von ihrer Wirkung auf die Sinnesorgane des Patienten ab. Versuchst du ihm eine harmlos wasserhell aussehende, womöglich noch geschmacksfreie Medizin einzuflößen, dann ist alle Überredungskunst fehl am Platze. Der Kranke zieht ein Gesicht, das deutlich seinen Unglauben an jede Möglichkeit einer Wirkung verrät. Ist sie aber milchig trübe, schillert sie in irgendeiner Nuance, was du durch einen geringfügigen Zusatz von Öl oder Alkohol erreichst, dann kannst du sicher sein, dass du schon allein damit den halben Heilerfolg erzielst. Und auch mit einem harmlosen Scheinpräparat kannst du einen Effekt erzielen, ganz so, als wenn du das echte Mittel verabreichst. Solange dein Patient nur daran glaubt, das wirkliche Medikament einzunehmen.« Vor allem dieses letzte Phänomen interessierte mich sehr. Bedeutete es doch, dass auch Illusionen heilkräftig wirken konnten. Und so begann ich ein wenig zu experimentieren. Mit Vorliebe machte ich alkoholische Auszüge, deren Farbenspiel meine Sinne entzückte. Und ich entdeckte schnell, ob eine Tinktur sympathetisch oder antipathisch wirkte, hing auch von den Vorstellungen ab, die ihre jeweilige Farbe beim Kranken auslöste. Rot, die Farbe des Blutes, wirkte abschreckend. Gelb dagegen, sonnengleich, versprach Linderung allen Übels, so bitter die Arznei auch war. Und was für die Farbtönung einer Tinktur galt, galt umso mehr auch für die äußere Hülle. So entwarf ich denn große Etiketten mit auffallenden Chiffren und klebte sie auf Flaschen und Büchsen. Erblickte der Kunde etwa auf dem Etikett eines Fläschchens das älteste Symbol der Heilkunst, den Äskulapstab, um den sich eine Schlange windet, dann fasste er sofort Vertrauen zu der Tinktur oder Salbe, auch ohne zu wissen, was sie enthielt. Eine ähnliche Wirkung hatten geheimnisvolle magische und alchemistische Symbole. Mit derlei einfachen Tricks konnte die Klosterapotheke ihren Umsatz bald schon merklich steigern, was mir wiederum den lang ersehnten Zugang in das Allerheiligste des Bruders Apothekers eröffnete, in sein alchemistisches Laboratorium. Selbstredend durfte ich diesen Raum nur im Beisein des Bruders Apothekers betreten. Was ihn immer wieder dorthin trieb und wofür er seine Kräfte, seine Freizeit, sogar seinen Schlaf opferte, war indes nicht profane Goldgier, sondern die Lehre der reinen Transmutation, die Verwandlung der Metalle bis zur Reife des philosophischen Goldes, das für jeden wahren Alchemisten der Inbegriff der Reinheit und Vollkommenheit, ja, das Symbol der Gottheit selbst darstellt. »Aber ist denn die Alchemie auch wirkliche Wissenschaft?«, fragte ich den Meister mit gelindem Zweifel. »Gewiss, denn sie gründet auf die Naturlehre des Aristoteles, der zufolge alle Stoffe, nur verschiedene Ausdrucksformen ein und desselben Urstoffes, der Materia prima sind. Darum ist es auch möglich, einen Stoff in den anderen umzuwandeln.« Der heilige Ernst, mit dem mein Lehrherr sein Tageswerk betrieb, steckte schließlich auch mich an. Und auch wenn mir Sinn und Zweck vieler chemischer Prozeduren zunächst ein Rätsel blieben, erwies ich mich in der königlichen Kunst als gelehriger Schüler, der seinem Lehrmeister bald in nichts mehr nachstand. Damit ich auch in der Krankenpflege Erfahrungen sammle, teilte mich der Generalvikar dem Bruder Krankenpfleger zu. Meine Lehrzeit bei Frater Cristoforo war indes nur von kurzer Dauer, mündete sie doch in einem öffentlichen Skandal, der meine geistliche Laufbahn abrupt beendete. Denn der Bruder Krankenpfleger war nicht nur um mein geistiges Wohl bemüht, sondern, wie sich an einem Abend in seiner Kammer auf peinliche Weise herausstellen sollte, auch um mein körperliches. Bald war mir seine Gegenwart so unerträglich geworden, dass ich den Generalvikar aufsuchen wollte, um ihn zu bitten, mich einem anderen Bruder zuzuteilen. Doch da öffnete mir ein Novize, den ich ins Vertrauen gezogen, endgültig die Augen. »Glaubst du, dann wird es besser? Ich könnte dir ein halb Dutzend Frater nennen, die es genauso treiben, und ebenso viele Novizen.« Ich fiel aus allen Wolken. Da war ich ja in einem feinen Orden gelandet. Fate bene fratelli, der Orden der warmen Brüder. Ein Weib zu berühren, ja es bloß anzuschauen, galt als schwere Sünde, aber sich an minderjährigen Knaben zu vergreifen, war dem Zölibatär erlaubt. War das nicht der Gipfel der Heuchelei? Von jetzt an gab es für mich nur noch ein Ziel, raus aus diesem Kloster. Doch wollte ich mich nicht sang- und klanglos davonmachen. Ich wollte den Vater Benefratelli, in Sonderheit Bruder Cristoforo, zum Abschied eine Lektion erteilen, die sie nicht so rasch vergessen sollten. Ich wartete nur noch auf den Tag, da die Reihe an mir war, während der gemeinsamen Mahlzeit im Refektorium aus der Märtyrologie vorzulesen. Zwar waren es nur kleine Veränderungen, die ich beim Vortrag des heiligen Textes vornahm, diese aber hatten es in sich. Immer wenn der Name eines heiligen Mannes im Text auftauchte, setzte ich an dessen Stelle den Namen einer der stadtbekannten Kurtisanen. Der heilige Originus wurde zur heiligen Susetta, der heilige Antonius zur heiligen Verena, der heilige Sebastian zur heiligen Arabella. Die Mehrzahl der Esser war viel zu sehr mit Kauen, Schlürfen und Schlucken beschäftigt, um überhaupt zuzuhören. Aber dann hob sich ein Kopf nach dem anderen. Man sah einander mit blöder Miene an. Hatte man sich etwa verhört? Frater Cristoforo aber hatte verstanden. Sein Gesicht war feuerrot geworden. Mit hängendem Unterkiefer saß er da, als träfe ihn gleich der Schlag. Durch meine Vertauschung degradierte ich die heiligen Männer zu nichts und erhob Dirnen zu Heiligen. Der allgemeinen Empörung folgten Stockhiebe und eine Nacht im Karzer. Dann setzten mich die warmen Brüder vor die Tür. Mit der geistlichen Laufbahn war es also vorbei. Zur Alchemie und Heilkunst jedoch fühlte ich mich berufen. Aber wo sollte ich die dazu nötige Ausbildung absolvieren? Die einzige Universität der Insel in Catania hatte wohl eine medizinische Fakultät, doch an ein Studium der Medizin war bei der Armut meiner Familie nicht zu denken. So verfiel ich denn auf den Gedanken, mich zum Zeichenkünstler auszubilden. Die hierfür nötige Ausstattung kostete ja nicht viel. Mit Unterstützung meines Onkels Antonio besorgte ich mir die Gerätschaften zur Ausübung meiner neuen Tätigkeit: Rohrfeder, Kohlestift, Sepia, Radierer, Tuschpinsel und einen Block aus dünnem Büttenpapier. Dann meldete ich mich bei Signor Brunelli, einem palermitanischen Maler und Zeichenlehrer, an. Meister Brunelli ließ uns Schüler wochenlang nach entsprechenden Vorlagen Kopien berühmter Bildwerke anfertigen, an denen wir den Sinn für die richtige Proportion üben sollten. Doch bald war ich es leid, ewig die gleichen Madonnen-, Heiligen- und Engelsgesichter nachzuzeichnen. Mich verlangte danach, mein Auge endlich am lebenden Objekt zu schulen, an wirklichen Menschen von hier und jetzt. So trieb ich mich denn mit meiner Zeichenmappe viel auf Palermos Gassen und in den Tavernen herum und suchte hier ein Porträt, dort ein Profil aufs Papier zu bannen. Das Studium der Gesichter, die man zu Recht die Fenster der Seele nennt, faszinierte mich sehr. Was sich in den Mienen und Gebärden der Menschen nicht alles ausdrückte, vor allem dann, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Und wie oft stand diese stumme, unwillkürliche Sprache der Körper nicht im Widerspruch zu ihren Reden? Da preist einer sein Glück bei den Weibern und schneidet mächtig vor den Zechbrüdern auf. Doch kaum haben ihm jene den Rücken gekehrt, fällt seine eben noch euphorische Miene förmlich in sich zusammen. Und traurig stiert er in sein Glas. Da macht einer dem anderen die schmeichelhaftesten Komplimente und bläst ihm Honig ins Ohr. Doch sein stechender Blick verrät, dass er ihm gar nicht grün ist. Nicht selten kamen mir die Gesichter der Personen, die ich mit schnellen Strichen zu porträtieren suchte, nur wie Masken vor, die sie sich schützend vorhielten, um nicht ihr wahres Gesicht zeigen zu müssen. Bei meinen physiognomischen Studien wurde ich erstmals eines Phänomens gewahr, das mich beunruhigte, ja, erschreckte. Die meisten Menschen, mich selbst nicht ausgenommen, sehen sich offenbar mit den Augen der anderen, als ob sie in sich selbst keinen Wert trügen, sondern sich selbst nur für so viel Wert halten, als sie es in den Augen der anderen sind. Als ob es weniger auf das ankommt, was man ist, vielmehr auf das, was man in der Vorstellung der anderen zu sein scheint, also darstellt. Einmal sah mir mein Jugendfreund Salvo zu, wie ich fleißig einen Bogen nach dem anderen mit Strichen und Silhouetten bedeckte. »Was versprichst du dir davon, Giuseppe?« fragte er. »Selbst wenn dieses Porträt eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Krauskopf da hat, wer kauft es dir ab?« Damit hatte er meinen wunden Punkt getroffen. Zu Hause häuften sich mittlerweile die Blätter, die ich trotz aller Überredungskunst nicht los wurde, wenn ich abends in den Tavernen diesen oder jenen zu konterfeien suchte. »Ich hätte da eine Idee«, sagte Salvo plötzlich im Ton einer Erleuchtung. »Und die wäre? Warum kopierst du nicht Theaterbilliers?« Die Idee war zu bestechend, um sie in den Wind zu schlagen. Schon am nächsten Tag brachte mir Salvo ein paar Theaterbilliers der gerade laufenden Saison. Es kostete mich einige Mühe und etliche Fehlversuche, bis ich den richtigen Schriftzug des angekündigten Operntitels, der zu meinem Leidwesen von einer bombastischen Länge war, und der gerade gastierenden Schauspieltruppe getroffen hatte. Doch schließlich war die Kopie so perfekt, dass sie vom Original kaum mehr zu unterscheiden war. Der Freund jedenfalls sparte nicht mit Lob für mein künstlerisches Talent. Abgesehen von dem Geld, das wir eine Zeit lang dafür einnahmen und mit dem ich Signor Brunelli bezahlte, bekamen wir das Vergnügen gratis dazugeliefert. Es war äußerst ergötzlich, aus der sicheren Entfernung der dem Teatro gegenüberliegenden Taverne mit anzusehen, wie vornehme Herrschaften sich gegenseitig Maulschellen anboten, weil jeder zuerst den mehrfach verkauften Platz einnehmen wollte, während ihre eleganten Begleiterinnen sich mit ihren bunten Fächern zwischen die Streithähne warfen. Leider mussten wir das ebenso einträgliche wie vergnügliche Geschäft bald wieder abbrechen, nachdem die Polizei Salvo und mich ins Verhör genommen hatte, allerdings ohne uns etwas nachweisen zu können. Da sich eine neue, vergleichbar bequeme Einnahmequelle nicht so bald auftat, entschloss ich mich, eine Stelle als Schreib- und Anwaltsgehilfe anzunehmen, die mir Onkel Antonio antrug. Sie war zwar miserabel bezahlt, aber ein festes, wenn auch bescheidenes Salär war in meiner Lage nicht zu verachten. In der Hauptsache war ich in der folgenden Zeit damit beschäftigt, notarielle und juristische Schriftsätze zu kopieren, und auf diese Weise konnte ich erste einschlägige Erfahrungen betreffs der in der Hauptstadt des Vizekönigreichs üblichen Rechtspraxis sammeln. Immer wieder erschienen arme Handwerker, kleine Schankwirte und Händler in unserem Büro, die meist vergeblich um Rechtsbeistand nachsuchten gegen die schlimmsten Büttel und Schmarotzer des Regimes, die Steuerpächter und Einnehmer, die nach Gutdünken alles besteuern konnten, was der Finanzierung des höfischen Luxus und der Füllung ihres eigenen Geldbeutels diente. Den Adel und die Inhaber geistlicher Pfründe und Ehrenstellen aber hatte der allgütige Gott von der Steuer befreit. In den insgesamt 3 Jahren meiner Tätigkeit als Anwaltsgehilfe habe ich so viele Klagen verzweifelter Familienväter, denen die Pfändung drohte, kleiner Ladenbesitzer oder Handwerksmeister, die sich mit einem Bein schon im Schuldturm sahen, mit anhören müssen, dass sich mit ihren traurigen Schicksalen ein ganzes Buch füllen ließe. Man musste wahrlich kein studierter Jurist sein, um die einfache Wahrheit zu begreifen: Recht hat immer der, der die Macht hat. Und die vielzitierte Waage der Gerechtigkeit schlägt stets nach der Seite aus, wo das meiste Gold liegt. Wenn aber der arme und ehrliche Mann stets der Dumme und Betrogene ist, dann, so sagte ich mir bald, muss man eben andere Wege beschreiten, dann muss man mit Schleue und List zu Werke gehen, um in diesem irdischen Jammertal sein Glück zu machen. Eine rechtschaffene List ist nichts anderes als geschickt angewandte Klugheit. Freilich sieht sie oft einer Gaunerei ähnlich, aber das muss man hinnehmen. Wer sich ihrer bedient, mag zwar im Sinne des Gesetzbuches als Betrüger gelten, doch vom Standpunkt einer höheren, auf Ausgleich bedachten Gerechtigkeit handelt er durchaus moralisch, indem er den permanenten Diebstahl der Reichen und Mächtigen an den Armen und Ohnmächtigen dieser Welt ein klein wenig zu seinen und ihren Gunsten zu korrigieren sucht. Corriger la fortune nennen das die Franzosen. Dass auch mein Oheim und Chef ähnlich dachte wie ich, auch wenn er dies niemals offen ausgesprochen hätte, bewies mir seine stets offene Hand, mit der er das Backschisch, die Vorschüsse und versteckten Zuwendungen seiner Klienten entgegennahm. Schließlich hatte er eine 6-köpfige Familie zu ernähren. Ob er die Vorbereitungen zu meinem nächsten Coup wirklich nicht bemerkte oder ob er nur so tat, als bemerke er nichts, jedenfalls schien Onkel Antonio nichts Verdächtiges an dem plötzlichen Eifer zu finden, mit dem ich neuerdings nach Büroschluss noch für ihn arbeitete. Warum musste auch der verstorbene Wucherer Testa Grossa all seine Besitztümer zur Rettung seiner Seele ausgerechnet der heiligen Kirche vermachen, nachdem ihm diese vorab die Absolution erteilt? Hätte er sie, sagen wir, dem städtischen Findelhaus oder Spital vermacht, hätte ich mich kaum genötigt gesehen, korrigierend in seinen letzten Willen einzugreifen. Doch der göttlichen, noch viel weniger der irdischen Gerechtigkeit, war mitnichten dadurch gedient, dass sein erwuchertes Vermögen auch noch die fetten Pfründe des hiesigen Klerus vermehren half, indes meine Mutter bereits einen Teil ihrer Möbel versetzen musste, um den fälligen Mietzins zu zahlen, und meine Schwester Maria sich Tag für einen Hungerlohn in einer Tuchmanufaktur abrackern musste. Darum fand ich auch die Beschwerde des Marchese Maurigi gegen das Testament des besagten Testagrossa, der keine Kinder hinterlassen hatte und dessen nächster erbberechtigter Verwandter der Marchese war, durchaus berechtigt. Rasch waren wir uns einig geworden, dass mir, im Falle einer tadellosen Berichtigung dieses unsittlichen letzten Willens, 5% des dem Marchese zufallenden Vermögens als Lohn zukommen sollten. In nächtelangen Bemühungen gelang es mir, Wortlaut und Siegel derart meisterhaft zu fälschen, dass volle 5 Jahre darüber verstrichen, bis man mir auf die Schliche kam. Gleichwohl entpuppte sich auch Maurigi nicht gerade als Ehrenmann. Entgegen unserer vorherigen Absprache ließ er mir nicht einmal 2% des baren Geldes zukommen und selbst das nur in Raten und auf mein beständiges Drängen hin. Ein ehrlicher Handel sah, weiß Gott, anders aus. Maminas müde Augen aber leuchteten dankbar auf, als ich ihr einen Teil des Geldes übergab, das ich, wie ich behauptete, meiner ersten Gehaltserhöhung verdankte. »Mein Peppino«, seufzte sie, »du wirst es doch noch zu was bringen.« Nun, daran zweifelte ich nicht. Doch dazu musste ich meine Heimatstadt verlassen. Und zwar möglichst bald. In Palermo war ich zwar bekannt wie ein bunter Hund, aber eben nur als Giuseppe Balsamo, Sohn eines bankrotten Krämers, bekannt als entlaufener Klosterbruder und Gehilfe eines Anwalts, in dessen Büro sehr merkwürdige Dinge geschahen. Am bekanntesten war ich freilich der Polizei, mit der ich schon manches Mal die Ehre gehabt. Was konnte ich hier noch werden? Nein. Pour corriger la fortune musste ich mein Leben auf eine ganz neue Grundlage stellen, musste ich mich selbst neu erfinden. Dazu aber musste ich alles hinter mir lassen, auch die eigene Familie. Bloß mit leeren Taschen war an solch eine Tour überhaupt nicht zu denken. Schon die Schiffspassage von Palermo über Messina nach Neapel kostete ein kleines Vermögen. In einem weiteren Geniestreich erleichterten Salvo und ich daher den allseits verhassten Pfandleiher Marano um 60 Unzen, indem wir gleichermaßen an seine Goldgier und seine Angst vor Geistern appellierten. Geschickt redete ich dem alten Geizkragen ein, im Besitz einer Karte zu sein, die auf einen Römerschatz in den Katakomben nahe des hiesigen Kapuzinerklosters verweise. Allerdings, fuhr ich fort, trieben dort Dämonen ihr Unwesen, die den Schatz bewachten und die man allein dadurch beschwichtigen könne, dass man ihnen einen guten Batzen, beispielsweise 60 Goldunzen, zum Ausgleich hinterließe. Unser Plan war perfekt, scheiterte jedoch fast in seiner Ausführung. Gerade noch rechtzeitig konnte ich mich in dieser Nacht mit dem Gold aus dem Staub machen. Noch als ich in bänglicher Eile das Fallreb hinaufstieg, pochte mein Herz so laut, dass mir schien, es schlüge Alarm und ein jeder Polizist in Palermo müsse es hören. Ich atmete auf, indes die Isabella mit gehissten Segeln und bei guter Brise die steinerne Säule der Hafeneinfahrt passierte. Vor mir lag der endlose Horizont und die große, weite Welt. Und ich, Giuseppe Balsamo, knapp 20 Jahre zählend, war ausgezogen, mein Glück zu machen. Gleich viel ob mit Gottes oder seines gewitzten Gegenspielers Hilfe. Zelada legte die Memoiren beiseite und wandte sich wieder den Zeitungsberichten über Cagliostros wunderbare Kuren zu. In einer Mischung aus Verblüffung und Ratlosigkeit las er die hymnischen Kommentare und Briefe, die von dankbaren Patienten veröffentlicht worden waren. Cagliostro ist ein äußerst intelligenter, äußerst sympathischer Mann, heiter, nüchtern, zupackend. Er ist sich seines Wertes bewusst und spricht mit den Großen und Fürsten wie ein Mensch, der ihnen Gutes tun kann, aber nichts von ihnen erwartet. Pastor Blessig, Straßburg, 1782. Ich verdanke alles dem Herrn Grafen von Cagliostro. Er ist mein Retter. Seit 8 Jahren schwebte ich in Lebensgefahr. Die Mittel, die mir die angesehensten Ärzte verordneten, brachten mir nicht die geringste Linderung. Der Graf jedoch hat mir Leben, Gesundheit, Verstand und Glück wiedergegeben. Kurzum, er hat mich vollständig geheilt, wie auch eine überaus große Zahl anderer, deren Namen ich Ihnen, falls Sie Wert darauf legen, nennen kann. Chevalier de Langlois, Hauptmann der Artillerie, Straßburg, 1782. Bis zu Beginn des Jahres 1782 ging es mit meiner Schwester, trotz aller Bemühungen der erfahrensten Ärzte unserer Stadt, von Tag zu Tag mehr bergab. Um diese Zeit untersuchte sie der Herr Graf von Cagliostro. Sogleich ging es ihr besser, und in wenigen Wochen war sie vollständig wiederhergestellt. Sie können sich vorstellen, wie dankbar wir jenem einzigartigen Mann sind, der denen immer hilfreich die Hand reicht, die von Krankheiten niedergeschlagen sind, welche für unheilbar gelten, seiner erhabenen Kunst aber schließlich doch weichen müssen. Und der in seiner Großmut keinen anderen Dank begehrt als den der wahrhaft großen Seelen. Die unauslöschliche Freude, einen Menschen glücklich gemacht zu haben. P. Wieland, Schatzmeister von Basel, Journal de Paris, 1783. Cagliostro ist aus einem Guss, eigenständig, kraftvoll, aber oft wegen seiner Trivialität abstoßend. Halten Sie ihn nicht für einen Philosophen. Er ist eher ein in Geheimnisse vernarrter Alchemist, ein eingebildeter Astrologe nach Art des Paracelsus. Abgesehen davon kann man ihm nur wenige oder gar keine Fehler vorwerfen. Er ist kompakt und solid wie ein Block, ein Monument, dessen ungeheure Masse Beachtung heischt. Kaspar Lavater an Wolfgang von Goethe. Es wäre überflüssig, Ihnen, mein Herr, im Einzelnen aufzuzählen, welche Anstrengung der Herr Graf von Cagliostro auf sich nahm, um meine Frau, die schon dem Tode nahe war, wiederherzustellen. Haben Sie doch selbst erlebt, mit welcher Hingabe sich dieser erlauchte Freund der Menschheit für die Linderung der Leiden einsetzt. Wissen Sie doch so gut wie ich, dass der Weihrauch, den so viele begehren, für ihn keinen Reiz hat. Sein Grundsatz ist, das Gute um des Guten willen zu tun. Und sein Herz sucht seinen Lohn in seinen eigenen Tugenden. Meine Dankbarkeit auszudrücken, geht über mein Vermögen. Mir fehlen die Worte, um die Gefühle meines Herzens zu schildern. Jacques Sarrazin, Tuchhändler und Bankier zu Basel, an seinen Freund Straub, Journal de Paris, 1783. Etwas kratzte am Gewissen des Kardinals. Ihn beschlich ein mulmiges Gefühl. Wäre es möglich, dass ich den falschen Mann in Verhaft genommen? Einen, der sich bloß für Cagliostro ausgibt? Und der nichts mit jenem gefeierten Arzt und Menschenfreund zu tun hat, von dem diese Berichte und Briefe künden? Der Kardinal wurde das unheimliche Gefühl nicht los, es im Falle des Inquisiten mit 2 verschiedenen Personae zu tun zu haben. Der eine war, den veröffentlichten Berichten und Zeugnissen zufolge, ein ingeniöser Heilkünstler und Philanthrop namens Cagliostro, der andere ein gerissener Betrüger, abgefeimter Gauner und Ketzer namens Balsamo. Wie aber konnte der eine zugleich der andere sein, wie sich beide gar in ein und derselben Person inkorporieren? Konnten denn 2 so gegensätzliche Kräfte und Prinzipien, das göttliche Prinzip des Heilens und Helfens und das teuflische Prinzip des Lügens und Betrügens in derselben Menschenbrust walten? War solche Vereinigung des Unvereinbaren nicht ein Indizium für die Wirkung dämonischer Mächte? Für ein Blendwerk des Teufels, um die gesunde Urteilskraft zu täuschen und zu verwirren? Und woher bezog Cagliostro sein hochgerühmtes medizinisches Wissen, da er doch keinen Fakultätsabschluss und keine Approbation seiner ärztlichen Kunst vorweisen konnte? Konnte es denn sein, dass der himmlische Vater just einem seiner schändlichsten Geschöpfe die Gabe des Heilens verliehen hatte? Durfte es denn in der göttlichen Weltordnung solch moralisch zweideutigen Phänomene wie einen guten Bösen oder einen bösen Guten geben? Im Sinne des Dogmas jedenfalls nicht. drohte doch das ganze Fundament der christlich-katholischen Morallehre und Jurisdiktion einzustürzen, wenn zwischen Gut und Böse nicht mehr klar zu unterscheiden war. Beim erneuten Durchblättern des Dossiers stellte er mit Genugtuung fest, dass die vielen Elogen auf den Wunderheiler Cagliostro und selbstlosen Helfer der Armen durch das vernichtende Urteil der Straßburger Medizinischen Fakultät konterkariert wurde. Diese befand, Cagliostro habe nur eingebildete Kranke geheilt. An die vielen Kuren aber, die ihm fehlgeschlagen, wollten sich seine Bewunderer nicht mehr erinnern. Ob Wunderheiler oder Scharlatan, seine medizinische Kompetenz her war nicht Gegenstand des Inquisitionsverfahrens. Nicht gegen den Arzt wurde Anklage erhoben, sondern gegen den Ketzer und Hexer, gegen den Freimaurer und Feind der römisch-katholischen Kirche und des Papsttums. Die Heilige Inquisition ist die größte moralische Autorität der Welt. Und schon der Gedanke, sie klage den falschen Mann an, ist Ketzerei. Punktum. Der berühmte Chirurgus und fahrende Medikus, Dottore Ambrosius, Zahnbrecher, Okulist, Steinschneider und Starstecher, gibt sich die Ehre. Mit seinen auf Reisen und Jahrmärkten vielfach erprobten Kuren, in Not und Tod bewährten Arzneien und Wundertinkturen, samt vielen Orakeln, Mirakeln, Spektakeln, im Jahre des Herrn 1764, alle, die am Zahne, Augen, Magen, Galle, Milz und Leber leiden, an Geschwüren, Ekzemen, Verrenkung, Bruch und Lähmung der Glieder, auch alle, so von Melancholia, Hypochondria oder sonst einem malefizischen Übel befallen sind, einzuladen zum großen Kurspektakel auf dem Markt des Santa Maria in Neapel. Auf einem Mauervorsprung am Rande der Piazza hockend, verfolge ich das ergötzliche Präludium zum großen Kurtheater. Die Musikanten in ihren farbenfrohen Kostümen bilden ein hübsches Tableau auf der Tribüne. Halb Neapel ist gekommen, wobei sich die vielen Schaulustigen mit den Stelzfüßen, Bruchleidenden, Zahnwehleidenden und sonstigen Kranken vermischen, die sich zu Fuße oder auf Krücken hergeschleppt haben und nun den von Trommelwirbeln begleiteten Worten des Ausrufers lauschen. Dottore Ambrosius ist der größte Chirurgus und Optikus und hat bärbeißigste Jungfern so toll verliebt gemacht, dass sie piepsend wie die Wachteln ihm nachliefen, wochenlang, nur um ein Tröpflein seiner ambrosischen Universaltinktur zu erstehen, welche alle Schmerzen lindert und die Lebensgeister verjüngt. 2 Scudi das Fläschchen. Ja, unser berühmter ambulanter Geniespiritus ist klüger als die ganze medizinische Akademie von Salerno. Denn er hat in Paris, Medina und Alexandria die Arzneikunst studiert. Allah ist Allah, doch Ambrosius ist größer. Hier kommt der Kopernikus der Medizin. Unter Trompetengeschmetter trippelt ein kleiner beleibter Mann mit Doktorstock auf die Bühne in zeisiggrünem Galafrack, den Dreispitz auf mächtiger französischer Lockenperücke, ein Dutzend Brillantringe an den Fingern, ganz Kavalier der Medizin. Ins Auge sticht sogleich die lange Schnabelnase und das spitze, energische Kinn. Doch kaum öffnet der Maestro nach mehrfacher Verbeugung den Mund, verliert sich der Kavalier. Liebe Neapolitaner, jedermann weiß, es sind mehr Patienten durch die Medici zu Tode gekommen, als jemals von ihnen kuriert worden. Demnach wäre die Menschheit weit weniger unglücklich ohne die Kurpfuscher und Ärzte. Und darum heißt meine Maxime nicht den Patienten helfen, sondern ihm möglichst wenig schaden. Item, den ich in Behandlung nehme, der hat nachher garantiert geringeren Schaden als vorher! Bei mancher Kur freilich fuscht einem der Teufel ins Handwerk. Wie es mir jüngst passiert ist, in Messina, wo der Bürgermeister mir seine bauchspeckige Frau zuführte, die dünn und schlank werden wollte. Und ich, Meister Dummbart, merkte nimmer, wohin es zielte, denn als ich die runde Bettpäsin durchfasst und Apfelpellen und Schwitzen glücklich entpolstert und verjüngferlicht hatte und ihre Tapferkeit bei der Kur hoch belobigte, da brannte die mit dem Liebhaber, durch dem allein zulieb sie so standhaft alles erduldet. Aha. Was Wunder, dass der gehörnte Ehemann die Kur für fehlgeschlagen erklärte und mich partout nicht bezahlen wollt. Schon im Talmud aber steht: Ein Arzt, der umsonst heilt, heilt umsonst. Doch will ich heute eine Ausnahme machen. Zur Feier des Geburtstages unseres Vizekönigs zieh ich 8 Tage jedermann die 10 umsonst. Bei den vornehmeren Herrschaften auch die Gold-10. Wozu brauchen die Gold im Maul, wenn's doch heißt, reden ist Silber, schweigen ist Gold? Hoppla! Ein maurer Gesell mit dicker Geschwulst am Ohr, welche die Backe bis zum Hals aufgetrieben, steigt die Tribüne hinan. Seine Haut zeigt kränkelnde Blässe. Kaum kann er noch den Kopf bewegen, kaum kriegt er die Kiefer auseinander. Alles Sprechen, Kauen und Schlucken presst er gequält hervor, bereite ihm große Pein. Und so schleppe sich's schon bis zum 5. miserablen Krankheitstag. Was? Das ist der Mumps! Und rührt nicht vom Zahn. Doch der Gesell schüttelt den Kopf. Es müsse der Zahn sein, denn der Kiefer schmerze am meisten. Schon beginnen die Zuschauer zu tuscheln. Auch bei mir regen sich erste Zweifel an der Kompetenzia des Arztes. Ist denn auch das Gemächte unten mitgeschwollen? Alles kichert und gluckert über den dreisten Scherz. Doch zur eigenen Verblüffung muss der Gesell plötzlich bekennen, in seine breite Hose hineinfahrend: Jesus, der linke Sack ist dick. Die Zweifler sind widerlegt. Alles folgt nun mit stiller Andacht jener Prozedur, wie der Dottore die entstellte linke Wange mit warmem Öl einreibt und aus dem Kräuterbeutel 2 Handvoll reicht, die der Maurergeselle daheim in ein Kissen füllen soll. Strengste Diät erforderlich. Sonst tritt schlimmere Eiterung ein. Und ich muss mit dem scharfen Lanzett den Abszess öffnen, das wüste Narben dein Gesicht bis zum jüngsten Tag entstellt. Achtung, Platz da! Stößt in diesem Moment ein Jägersmann alles Volk beiseite und trägt seinen Jungen, der totenbleich mit schlotternden Beinen von seiner Achsel hängt, auf die Tribüne. Eine Natter hat ihn gebissen. Er zuckt schon in Lähmung. Hierher! Auf die Bank! Lang hin. Dann wischt sich der Dottore mit dem Ärmel heftig über den Mund, stürzt dann in der Perücke wie ein Habicht auf den Kleinen nieder und saugt an der Wundnarbe. Eine Minute, lautlose Stille, dann speit er heftig zu Boden ins Becken, um gleich wieder den Mund auf die giftige Wunde zu pressen. Atemstockendes Grausen. Weiber und Kinder schütteln sich. Antidotum. Tinctura Mirre. Der Ausrufer reicht dem Meister aus grünem Fläschchen eine Tinktur. Der Dottore gurgelt mit vollem Halse, dass es schäumt und spritzt, und spuckt ins Becken. Sofort eingraben, dass keine Fliege darüber herfällt und den halben Markt ansteckt. 2 Helfer halten den Jungen, indes Ambrosius den Oberarm des immer noch totenähnlich Liegenden mit Ruten abbindet und die Wunde mit heißem Kauterium ausbrennt. Der Junge schreit wie am Spieß, doch die Trommeln übertönen sein Gebrüll. Man sieht es nur an seinen verdrehten Augen und dem aufgerissenen Mund. Dann wird er ohnmächtig ins Zelt getragen. Jetzt tritt zu rasselndem Paukenschlag der Schlangenbeschwörer auf. Mit nacktem, tätowiertem Oberkörper, mit Bändern in den Achselhaaren. Zwei mächtige Schlangen ringeln, züngeln, zischen an seinen Armen. Viele glauben, die Schlangen stechen mit der Zungenspitze. Der Schlangenbeschwörer öffnet sperrweit das Maul einer Natter. Aber ihr seht, und zieht das Zünglein hervor. Ihre Zunge ist nur gespalten, wie bei manchen unserer allergnädigsten Herrschaften. Die Schlangen beißen recht mit echten Zähnen, an welchen kleine Blätterchen liegen, die vom gelblichen Gifte vollgesogen sind. Der Schlangenbeschwörer zeigt jetzt die kreisrunden Zähnchen der Natter. Dann wirft er sie unter wildem Schreien und zärtlichen Koseworten hoch in die Luft, dreht sich mit ihnen wie ein tanzender Derwisch und fängt sie klatschend wieder auf bloßer Brust, wo sie, scheinbar festgebissen an seiner Brustwarze, wie ein tanzender Zopf schaukelt. Mit angehaltenem Atem verfolgt das Publikum dieses Bravourstück in schauriger Erwartung seines womöglich tödlichen Ausgangs. Ob solcher Wildheit und Gefahr, ist also schleunigst ein Gegengift erforderlich. Denn aussaugen darf nur jemand, der gewiss kein Ritzlein an den Lippen hat. Oder sie mit Antidotum kunstvoll umspült. Indessen kommt der Junge, den man eben ins Zelt trug, munter wieder heraus, um mit stolzer Miene seinen Wundverband am Oberarme zu präsentieren. Tableau, Tusch und enthusiastischer Applaus für den wagemutigen Doktor, der soeben vor aller Augen sein eigenes Leben für den kleinen Patienten riskierte. Von nun an hat er gewonnenes Spiel. Die Kranken drängen sich in Richtung Tribüne. Sogleich traktiert die Kapelle ihre Instrumente und verrenken sich die Akrobaten die Glieder. Denn dass derweilen so mancher Patient hinter dem Vorhang, unter dem Skalpell des Chirurgus und der Starrnadel des Okulisten sich in Schmerzen windet, stöhnt, schreit und Gott seine arme Seele befiehlt, dies hat man, dank der aufregenden zirzensischen Schaustücke und des ohrenbetäubenden chirurgischen Konzertes, bald so gut wie vergessen. Am Abend, nach Beendigung des großen Kurkonzerts, suchte ich den Maestro auf. Die Beine von sich gestreckt, hockte er im bloßen Hemde vor dem Medikamentenwagen und reinigte gerade seine medizinischen Instrumente. Mit dem gehörigen Respekt stellte ich mich ihm vor, dass ich als Apothekerlehrling schon einige praktische Erfahrungen in der Arzneikunde, der Alchemie und der Krankenpflege gesammelt, mich zur Heilkunst berufen fühle und keinen sehnlicheren Wunsch habe, als bei einem so großen und berühmten Arzte wie ihm in die Lehre zu gehen. Beim Äskulap. Wer hat dir denn den Floh ins Ohr gesetzt? Wenn nach der Weisheit des Volkes die ganze Welt nur Gottes Flohzirkus ist, dann muss wohl auch mein Floh göttlichen Ursprungs sein. Der Maestro schmunzelte. Sogleich legte ich nach und fand nicht genug der rühmenden Worte für seine medizinische Kunst und das ergötzliche Schauspiel seiner Truppe. Nur einen Mangel habe das sonst so bravouröse Programm. Es lässt die gebührende Reklame für die ambrosische Universaltinktur schmerzlich vermissen. Es fehlt gewissermaßen das Tüpfelchen auf dem I. Was du nicht sagst. Und was wäre deiner Meinung nach dieses Tüpfelchen? Wenn ihr erlaubt. Aus meiner Gaukeltasche zog ich einen roten Stoffbeutel hervor. Ich stülpte ihn um und bat den Maestro mit der Hand hineinzugreifen, damit er sehe, dass der Beutel auch wirklich leer ist. Indessen kamen schon die anderen Mitglieder der Truppe herbei, um zu gucken, was der kleine Gaukler da wohl zum Besten gab. Im Tempel des Königs Salomon, ihr habt gewiss gehört davon, gehütet ward geheime Rezeptur der sagenhaften Universaltinktur. Ein Arzt im weiten Erdkreis nur kennt die geheime Rezeptur. Abracadabra heißt das Zauberwort, und es füllt der Kolben sich sofort mit dem balsamisch Spiritus des hochberühmt Ambrosius. Bei den letzten Worten griff ich in den Beutel und zog mit feierlich-theatralischer Gebärde einen offenen Glaskolben hervor, der mit einer lila schillernden Flüssigkeit gefüllt war. Maledetto! Dabei war doch der Beutel eben noch leer. Und jetzt die Probe aufs Exempel. Ich zog meinen Dolch, setzte ihn an meine Nase und schnitt kurzerhand hinein. Sogleich quollen rote Tropfen aus der Wunde. Bist du des Teufels? Aber Maestro, habt ihr so wenig Vertrauen in euren Genie-Spiritus? Seht nur, was er vermag. Ich zog ein Wollläppchen aus der Tasche, das ich mit einigen Tropfen der Tinktur aus dem Glaskolben benetzte, und presste das Läppchen unter allerlei magischem Wortgeklingel gegen die blutende Stelle meiner Nase. Kaum aber hatte ich das blutgetränkte Läppchen wieder abgenommen, war schon die Wunde verheilt. Ambrosius begutachtete sogleich meine Nase und konnte es kaum fassen, dass dort weder Wunde noch Narbe mehr zu sehen war. Wortlos übergab ich ihm den Theaterdolch. Er strich mit den Fingern über die Kautschukklinge und bog sie grinsend hin und her. Pfiffig, pfiffig. Aber das Blut war doch echt, oder? Sah jedenfalls so aus. Berufsgeheimnis. Nun, was meint ihr, meine Freunde? Wollen wir den Gaukler auf Probe in die Truppe nehmen? Sein Handwerk versteht er wohl. Feixend sagte der Feuerschlucker, eine bessere Reklame für euren Geniespiritus könnte es nicht geben, Dottore. Der Schlangenbändiger stimmte ihm zu. Top. Wollen's miteinander probieren, Giuseppe? Kost und Logis hast du frei und bei gutem Absatz meines Geniespiritus kriegst du Provision. Per Handschlag ward ich zum Gaukler der Truppe befördert. Und schon am nächsten Abend gab ich meinen magischen Einstand auf der Tribüne des großen Kurtheaters. Die Wirkung des aus dem leeren Beutel erscheinenden Glaskolbens mit dem Geniespiritus und der anschließenden Blitzheilung war so groß, dass die Apothekerfläschchen pro Stück eine Zechine dem Ausrufer nur so aus den Händen gerissen wurden. Der Maestro konnte mit mir zufrieden sein. Da ich mich auf der Bühne so bewährt, ging der Maestro nicht fehl in der Annahme, dass auch sonst noch was in mir stecke. Und so avancierte ich bald zu seinem gelehrigen Schüler, der die Weisheiten seines Lehrers begierig aufsaugte. Merkt ihr, das Wichtigste ist das Instrumentarium des Arztes. Was wär ich dem der Pfaff ohne sein Instrumentarium, ohne Bischofs Stab und Barett? Schon der Doktor Stock mit goldenem Knauf gibt Ansehung. Hä? Und warum? Beim Aderlassen müssen die Patienten die Finger drumkrallen. Hekte! Wer als Arzt nur nüchterne Klarheit gelten lässt, sein Instrument zudeckt und kein Sinnbild seiner Weisheit macht, der deckt sich selber zu und wird von Äskulap gehörnt und reüssiert nimmer. Freilich hat jedes Instrument auch seinen praktischen Zweck. So auch der englische Doktorstock. In seinem hohlen Goldknauf liegt ein Schwämmchen mit Essig verborgen, sodass man unbemerkt am Krankenbett über widerlichen Geschwüren dran riechen kann. Gut hingeschaut. Und was lehrt ich dich über die Rezeptur? Besonders zu Anfang der Praxis soll man nicht am Rezept sparen und sich also gewichtigen Namen machen durch viel Geschriebenes. Auch macht ein langes Rezept gut Wetter beim Apotheker, dessen Einnahmen sich mehren. Ita est. Hast du den Apotheker gegen dich? Kannst du einpacken und weiterziehen. Aber woher wisst ihr denn, Maestro? Ich meine, wie stellt ihr bei jenen Krankheiten die Diagnose, die nicht mit bloßem Auge zu erkennen sind? Der Arzt, der nur auf den Leib und die Organe guckt, fischt immer im Trüben. Merke, meist liegt in des Patienten Seel der Hund begraben. Hier musst du zuvörderst den Quell des Übels suchen. Das ist die erste Regula. Der Kranke geht für gewöhnlich erst zum Doktor, wenn ihm etwas wehtut. Und darum glaubt er, das schmerzende Organ sei krank, aber das ist ein Trugschluss. Zuerst nämlich ist er krank im Gemüt und dann erst erkrankt er am Magen, am Darm, an der Galle, an der Blase, an der Leber, am Herzen. Drum erkundige dich immer erst nach dem Befinden und den Empfindungen des Patienten. Wann, bei welcher Gelegenheit sein Leiden das erste Mal auftrat. Hör ihm geduldig zu. Und vor allem frage dich immer, was will der Kranke mit seinen Symptomen sagen? Welchen inneren Zwiespalt drückt er durch seine Krankheit aus? Der eine wird krank vor Kummer, der andere vor Ehrgeiz, dieser vor Habgier. Ein guter Arzt muss vor allem den Menschen kennen. Ohne dies wird er immer ein Stümper bleiben und nur an Symptomen herumdoktern, was in unserer Zunft leider die Regel ist. Und was folgt aus all dem für die Kur? Du musst den Patienten dahin bringen, dass er seine Einstellung und Lebensart ändert. Drum bewirkt oftmals ein guter Rat, eine heilsame Lehre, zuweilen auch ein klug inszenierter Schock, mehr als 100 Medikamente. Die sicherste Diagnose heißt, stets die Krankheit schwerer hinstellen, als sie ist. Das ist die zweite Regula. Ad A kannst du deine Besuche ad libitum ausdehnen. Der letzte Dukat klimpert nicht, ehe der Priester vom Jenseits spricht. Ad B spürt der Patient dann von Anfang an weniger, als du draus machst und schreibt's dir schon aufs Konto guter Tränklein. Ad C ist der Arzt bei schließlicher Heilung immer der große Mann. Ferner musst du dir ein Remedium machen, das hauptsächlich nichts schadet. Denn nicht schaden, das ist die dritte oberste Geheimkunst des Arztes. Bloß keinen Ehrgeiz an Krankenbetten. Nie der Natur ins Handwerk pfuschen. Du nämlich bist nur ihr unwissender Diener. Man muss überhaupt die meisten Patienten ad usum Delphini behandeln. Was meint ihr damit? Das heißt, man kann sie nicht unmündig genug taxieren. Jedes Mittel, jeder Unsinn und jeder Tiefsinn ist Medizin. Nicht bloß die paar armselig ordinierten Medikamente. Du kannst einer Migräne-Leidenden noch so viel Tränklein und Bäder verordnen und sie wird ihren Kopfschmerz doch nimmer los. Aber wenn du ihr, wie ich's einmal bei einem adeligen Fräulein erprobt, per Rezept einen höllischen Liebestrank verschreibst und den Liebhaber gleich mit dazu, dann wird der Schmerz im Kopfe sich alsbald in himmlisches Juchzen auflösen. Und warum? Weil der hirnhälftige Migräneschmerz nur ein übler Abkömmling verhinderter Lust ist. Auf solche Einfälle freilich kommen die Medici gar nicht erst, weil sie stets nur ins Uringlas stieren und überm warmen Pipi brüten wie die Pythia überm Dreifuß. All dies ist praktische Anwendung der vierten Regula. Immer ex contrario behandeln. Wie du beim giftigen Natternbiss das Antidotum verabreichst, so ist's mit aller Krankheit. Immer das Gegenmittel zum jeweiligen Malum verabreichen. So kannst du per Exempel einen Melancholiker durch den Humor heilen. Ex contrario behandeln. Was aber ist, wenn alle Heilmittel des Arztes versagen und er mit seinem Latein am End ist? Dann bleibt ihm nur sein Latein. Je weniger er helfen kann, desto mehr muss er mit lateinischen Brocken um sich werfen, die keiner versteht, nicht mal er selber. Schlägt eine Kur fehl, ist niemals der Arzt schuld, sondern der Patient, da er dessen weise Instruktionen nicht genügend beachtet. Verordne also immer so viel peinlichste Vorschriften, dass du stets auf irgendeine Unterlassung und Unachtsamkeit dich berufen kannst, welcher du alle bösen Folgen hübsch in die Schuhe schiebst. Bei der Gicht zum Beispiel, die ja meist von zu großer Feistigkeit kommt, musst du den Patienten den ganzen Tag mit 100 Hantierungen blödsinnig beschäftigen. Das ist die Primärvorschrift. Ja, das lenkt den Querulanten ab. Vergisst er darüber seinen schmerzenden Zeh nur für ein paar Minütchen, schwört er bereits auf Besserung. Manchmal jedoch empfiehlt es sich nicht, die widerständige Krankheit an sich zu behandeln, sondern eine Kombination. Eine Nebenkrankheit sozusagen, die du im Notfall auch geschickt konstruierst. Eine Nebenkrankheit? Wie meint ihr das? Ach, zum Beispiel. So jemand an Lähmung des ein oder anderen Gliedes leidet, diagnostizierst du, das kommt von falscher Ernährung. Und nun kannst du dem Magen durch ein Tränklein gelinde Störung bereiten, sodass der Kranke die anhaltende Magenpein für die Ursache seiner Krankheit ansieht. Daraufhin besserst du den Magen in seinen ursprünglichen Zustand. Bei Gott und der Angina. Wie dankt dir dann der Kranke für bewiesene schöne Diagnose und sagt, seit wir den Grund gefunden, ist halb schon das Gebrest überstanden. Wette bei der Schlange des Äskulap. Der Patient spürt von der Hoffnung des Magens her trostreichere Linderung, als wenn du mit der Tür grob ins Krankenzimmer fällst. Die Lahmheit nehmt ihr mit ins Grab. Beim ersten kleinsten Zeichen der Besserung aber, versäume nicht, die Rechnung zu präsentieren. Und merke, nie darfst du den Patienten der Hoffnung berauben, selbst wenn seine Heilung dir aussichtslos erscheint. Und wisse, weint der Arzt am offenen Grabe, schaut so kläglich aus, als beweine er nur seine eigene Kunst. Drum, gehe niemals mit einer Leiche. Niemals mit einer Leiche.